Wir wollen anfangen. Ich möchte aber damit anfangen, dass ich zunächst Herrn Professor Cilento begrüße, der gestern und vorgestern noch nicht hier sein konnte. Wir freuen uns, dass er nun heute und morgen hier sitzt. Aber senza complimenti, wie man hier sagt, Herr Dürrmeier ist heute Vormittag dran mit seinem Vortrag zu den materiellen Lebensbedingungen in deutschen Städten des Spätmittelalters. Die neuere deutsche Stadtgeschichtsforschung seit den ungefähr 1960er Jahren ist besonders an sozialgeschichtlichen Problemen interessiert. Sie fragt zum Beispiel nach der innerstädtischen Besitzverteilung, nach der Bevölkerungsstruktur oder nach der Sozialtopographie. Dabei werden Vermögensgrößen, Hausbesitz oder auch Kleideraufwand als Merkmale der Schichtzugehörigkeit erfasst. Es werden also durchaus Tatbestände aus der Wirklichkeit des städtischen Alltagslebens berücksichtigt. Systematisch werden diese äußeren Daseinsbedingungen aber selten behandelt, ganz im Gegensatz etwa zur französischen oder zur englischen Forschung. Und auch in der sehr intensiven wirtschaftsgeschichtlichen Diskussion über den Verlauf der spätmittelalterlichen Preis- und Konjunkturentwicklung spielt die Frage nach den Existenzbedingungen der Städte eine wichtige Rolle. Aber die Aussagen dazu beruhen weit mehr auf der Interpretation von Modellen und Theorien als auf ortsgeschichtlicher Detailforschung. Entsprechend widersprüchlich sind noch immer, wie seit Jahrzehnten, die Aussagen über die materiellen Voraussetzungen des Lebens in den spätmittelalterlichen deutschen Städten. Wenn ich nur die Extrempositionen andeute, die eine erkennt in dem Spätmittelalter, speziell für die Städte, das goldene Zeitalter des Handwerks und der Lohnarbeit, in dem die deutlich gestiegene Kaufkraft breiter Schichten nicht nur ein auskömmliches Dasein sichert, sondern große Teile der Bevölkerung zu ausschweifendem Luxuskonsum bei Essen, Trinken und Kleidung verleitet. Schlagwort das Fress- und Saufzeitalter des Spätmittelalters. Diesem Bild steht schroff ein anderes gegenüber, das die Periode des 14. 15. Jahrhunderts generell als krisenhaft und düster darstellt. Nach dieser Auffassung sind aufgrund der depressiven Wirtschaftstendenzen die Verdienstmöglichkeiten auch des städtischen Handwerks eng begrenzt. Große Bevölkerungsteile leben in Armut. Hunger und vor allem der entsetzliche Schmutz in den spätmittelalterlichen Städten begünstigen Seuchenzüge und verstärken deren negative demografische Auswirkungen. Diese divergierenden Urteile reflektieren für Mitteleuropa die außerordentlich ungünstige Quellenlage. Es gibt statistisch auswertbares Material für Konsummengen, Lebenshaltungskosten, Einkommensentwicklung so gut wie nicht. Und auch die Angaben über umweltbedingte Lebensqualität in den Städten des ausgehenden Mittelalters sind überwiegend nur aus Einzelbelegen rekonstruierbar, ein methodisch nicht ganz unbedenkliches Vorgehen. Dieser Vorbehalt der methodischen Problematik gilt auch ganz ernsthaft und nicht nur als Bescheidenheitsattitüde für die Angaben, die ich Ihnen im Folgenden bringe, wobei ich mich durchwegs auf die größeren, nach mittelalterlichem Maßstab größeren deutschen Städte beschränke. Nun, dass diese Städte durchwegs schmutzig, ungesund und die Bewohner gegenüber diesen Missständen völlig gleichgültig waren, das ist eine communis opinio, nicht nur in der deutschen Forschung, aber in dieser ganz allgemeinen Form ist das Urteil zweifellos nicht haltbar. Dazu gibt es auf zu vielen Gebieten deutliche städtische Bemühungen um eine verbesserte Lebensqualität oder um die Pflege des Erscheinungsbildes der spätmittelalterlichen Stadt. Ich habe nun natürlich den Fehler gemacht, dass ich zunächst in dieses Referat viel zu viel Einzelheiten unterbringen wollte und habe dann entsprechend gekürzt. Das heißt, vieles, was ich jetzt bringen werde, ist sehr allgemein gehalten. Da muss ich für Einzelheiten auf die Diskussion verweisen. Aber da wir ja ein Seminar und Gott sei Dank kein Kongress sind, besteht natürlich die Möglichkeit, wenn es ganz unverständlich wird, auch sofort zu unterbrechen. Ich beginne mit ein paar Angaben zu den Straßen, die oft als Paradebeispiel für die mittelalterliche Schmutzigkeit in den Städten angeführt werden. Wir haben demgegenüber sichere Nachrichten über Straßenpflasterung seit dem 13. Jahrhundert, sehr viel häufiger seit dem 14. Jahrhundert. Und spätestens gegen Ende des 14. Jahrhunderts werden die Stadtobrigkeiten dann organisatorisch allein zuständig für die Durchführung dieser Arbeiten. Konkrete Nachweise, Hinweise auf die erzielten Leistungen finden sich einmal in den erzählenden Quellen, chronikalisch etwa für Bern, Zürich, besonders ausführlich Basel, wo der Augsburg, wo der Beginn der systematischen Straßenpflasterung für das Ende des 14. und für den Beginn des 15. Jahrhunderts belegt ist. Zum anderen schlagen sich diese Arbeiten auch in den städtischen Haushaltsrechnungen nieder. Ein Sonderfall stellt München dar, wo im ausgehenden 14. Jahrhundert für Straßenpflasterung bis zu 30% des städtischen Gesamthaushalts ausgegeben werden. In Basel sind vor allem in den Jahren vor dem Beginn des großen Konzils, also im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, regelmäßig Ausgaben für, wie es in der Quelle heißt, das Besetzwerk, also die Pflasterung der Straßen, notiert, bis zu 5% des Gesamtetats, wobei immer zu bedenken ist, dass nur ein Teil der Ausgaben im städtischen Haushalt erscheint, weil ein anderer Teil der Ausgaben von den Anliegern, also von den Privatleuten, zu tragen war. Daran, dass am Ende des 15. Jahrhunderts in den deutschen Städten gepflasterte Straßen üblich, vielleicht die Regel waren, kann es kaum einen Zweifel geben. Nicht nur in den großen Wirtschaftszentren, sondern auch in kleinen Landstädten. So nennt am Beispiel der verhältnismäßig unbedeutenden Schwarzwaldstadt Villingen der venezianische Gesandte Andrea de Franceschi 1492 die Kieselstein gepflasterten Straßen einfach eine deutsche Sitte. Und neben der teilweisen Finanzierung dieser Arbeiten waren die Anwohner auch zuständig für die Sauberkeit der Straßen, für die Reinhaltung der Straßen. Sie sind in zahlreichen Erlassen des Stadtregiments an diese Pflicht erinnert worden. Aber auch hier ist zu beobachten, dass im Spätmittelalter die öffentliche Verantwortung, die öffentliche Zuständigkeit zunimmt. Für eine ganze Reihe von deutschen Städten ist die Existenz von Ämtern für die Stadtreinigung für das 15. Jahrhundert nachgewiesen, etwa für Nürnberg, Straßburg, Augsburg. Aber außerordentlich schwierig ist es natürlich, die Effektivität dieser Ämter, dieser Einrichtungen im Alltag zu beurteilen. Auch hier gibt es eine ganze Zahl zeitgenössischer Berichte, überwiegend von italienischen Gesandten von ihren Reisen im Deutschen Reich. Berichte, die nun überwiegend die Sauberkeit der Städte loben, vereinzelt aber auch teilweise sehr drastische andere Schilderungen geben. In der neueren Forschung überwiegt die Meinung, dass die mittelalterlichen Städte bei dem Bemühen um saubere Straßen so erfolglos waren wie kaum auf einem anderen Gebiet. Man stützt diese Meinung auf die sehr zahlreichen Erlasse Vorschriften, Verordnungen, die als Indiz für die Wirkungslosigkeit interpretiert wird. Und man verweist auf die implizit in diesen städtischen Geboten enthaltenen Angaben über Missstände, besonders auf die Belästigung durch die innerstädtische Viehhaltung, besonders die Schweine. Nun gibt es da eine ganze Reihe von Gegenargumenten gegen diese Argumentationskette, die ich hier nicht ausdiskutieren will. Nur ein Aspekt, speziell die Haltung von Schweinen in den mittelalterlichen Städten, ist sehr wohl auch zeitgenössisch schon als lästig, als Störfaktor empfunden worden. Sie ist trotzdem bis weit in die Neuzeit hinein geduldet worden, und das aus einem sehr praktischen Grund. Diese Viehhaltung war für die städtische Fleischversorgung außerordentlich wichtig. Das heißt, die Beibehaltung der Schweine in den Städten kann nicht generell als Gleichgültigkeit, als Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz interpretiert werden. Wenn man unvoreingenommen an die Sache herangeht, dann wird auch ganz deutlich, dass sich die städtischen Maßnahmen, die der Qualität der innerstädtischen Lebensbedingungen gedient haben, keineswegs auf eine relative Äußerlichkeit wie das Straßenbild, die Straßenpflasterung etwa beschränkt waren, sind auch sehr elementar wichtige Faktoren erfasst worden, wie eben die Sicherung der Trinkwasserversorgung oder die Entsorgung der Privathaushalte, also die Beseitigung der häuslichen Abfälle. Ich will Sie hier nun nicht mit zu vielen und vor allem auch zu schwer übersetzbaren technischen Details belästigen. Grundsätzlich gibt es städtische Bauvorschriften, die vorsehen, dass die privaten Abwässer, die Abwässer des Privathaushalts auf dem eigenen Grundstück zu beseitigen waren. Gelegentlich gibt es, wie zum Beispiel in Köln, Nachweise dafür, dass die Anwohner einer Straße gemeinsam ein Grundstück zur Beseitigung der Abwässer erworben haben. Daneben gibt es aber auch sehr früh schon Ansätze für Vorformen der Kanalisation, Abzugsrinnen oder Abzugskanäle zur Beseitigung der Abwasser in deutschen Städten seit dem 12. Jahrhundert vorhanden. Im Spätmittelalter sind die Einzelheiten im Detail erkennbar, etwa für Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Ulm, Zürich, Straßburg gibt es Nachrichten über das Vorhandensein von Abwassersystemen. Nun sind diese frühen Anlagen häufig als offene Rinnen geführt worden, deswegen werden sie in der Forschung als besonders abschreckendes Indiz für die Lebensbedingungen in den mittelalterlichen Städten angeführt, weil vorausgesetzt wird, dass in diesen offenen Rinnen auf den Straßen auch die gesamten menschlichen Ausscheidungen beseitigt worden sind, was nun einfach nicht richtig ist. Für eine ganze Reihe von Städten wird erkennbar, dass diese Abwassersysteme, soweit sie auch für die Beseitigung der menschlichen Ausscheidungen gedient haben, unterirdisch verlegt waren. Freilich war das eine außerordentlich teure Angelegenheit. Vereinzelte Kostennachweise lassen es außerordentlich unwahrscheinlich erscheinen, dass solche Kanalsysteme die ganze Stadt entsorgt haben. Sie waren sicher, und soweit man das topografisch noch erfassen kann, lässt sich das nachweisen, auf die bevorzugten besseren Innenstadtbezirke konzentriert. Daneben, neben diesen Vorformen der Kanalisation, kennt die mittelalterliche Stadt eine weitere Methode der Beseitigung von Ausscheidungen. Das sind Abortsanlagen mit großen, umfangreichen Gruben, die für eine ganze Reihe von Privathäusern nachgewiesen ist, teils durch schriftliche Quellen, teils durch Ausgrabungen, teils durch die Weiterbenutzung solcher Anlagen bis in das 19. Jahrhundert. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass der Unterhalt solcher Anlagen erhebliche Kosten verursacht hat. Wir kennen sie aus den Rechnungsbüchern Nürnberger Patrizierfamilien, der Familien Tucher und Beheim. Bei ihnen hatten die Häuser derartige Gruben mit einem Fassungsvermögen bis ungefähr 30 Kubikmeter, das in verhältnismäßig großen zeitlichen Abständen notwendige Ausräumen dieser Gruben hat zwischen 400 und knapp 3000 Pfennigen gekostet. Das sind bis zu 40% dessen, was zur gleichen Zeit in Nürnberg ein ausgelernter Bauhandwerker im ganzen Jahr verdienen kann. Es ist deswegen kein überraschender Befund, dass bei bescheideneren Wohnverhältnissen diese teureren sanitären Anlagen fehlen. Es gibt auch aus Nürnberg eine genaue Überlieferung der Bauausführung von Weberhäusern aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, einige von der Stadt errichtete Häuser, in denen auswärtige Textilarbeiter angesiedelt worden sind. Diese Häuser haben nun nach dem gesicherten Baubefund keinerlei derartige Anlagen. Da befindet sich der Abort außerhalb des Hauses offen über der Miststätte, über der Abfallgrube. Nun, neben solchen Haushaltsabfällen sind in der mittelalterlichen Stadt auch die Begleiterscheinungen der Gewerbeausübung als Störfaktor für das Alltagsleben beachtet und erkannt worden. Es gibt Vorschriften zur zeitlichen Begrenzung des berufsbedingten Lärms, etwa der Schmiede. Man hat neben solchen zeitlichen Begrenzungen vor allem die Möglichkeit gesehen, durch räumliche Konzentration oder durch die Isolierung bestimmter Gewerbeausübungen, Berufszweige, Abhilfe gegen diese Belästigungen zu schaffen. Nun ist die räumliche Konzentration bestimmter Gewerbe für viele mittelalterliche Städte eine bekannte Erscheinung. Natürlich ist nicht jede Schustergasse nur von Schustern bewohnt, aber es gibt ausgeprägte Viertelbildung, etwa für die Textilgewerbe, aber auch für das besonders geruchsintensive Gerberhandwerk, wo ausgesprochene Gerberviertel etwa in Straßburg, Colmar, Leipzig, Erfurt, Göttingen oder Ulm nachgewiesen sind. Dabei können natürlich Standortbedingungen, vor allem das Vorhandensein von Wasser, maßgeblich für die Konzentration sein, sodass man nicht jedes derartige Gewerbeviertel als bewusste Rücksichtnahme auf die Wohnqualität des übrigen Stadtgebietes interpretieren darf. Aber es gibt auch zeitgenössische Ordnungsvorstellungen, die ganz eindeutig auf eine geplante innerstädtische Funktionstrennung hinauslaufen. Ich gebe ein einziges Beispiel, Frankfurt, wo ausdrücklich mit Rücksicht auf die Lebensbedingungen in der Stadt 1481 die Schweinehaltung verboten wird, und zwar innerhalb der Altstadt. Sie soll dann nur noch in den Vorstädten erlaubt sein, und hier kann man ausnahmsweise den Erfolg in Zahlen kontrollieren. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gibt es in der Frankfurter Altstadt tatsächlich nur noch 13 Einwohner mit Schweinebesitz, während in den Vororten weit über 300 gezählt werden. Zweiter Bereich für die Lebensqualität wichtig, außer der Abfallbeseitigung im weitesten Umfang, die ausreichende Wasserversorgung. Ich beschränke mich hier auf die Trinkwasserversorgung und nicht auf die gewerbliche Wasserversorgung in aller Kürze. Auch hier ist zunächst die Bedarfsdeckung überwiegend Privatsache. Die besser gestellten Haushalte verfügen, soweit das erkennbar ist, überwiegend über eigene Brunnen. Dies war der Fall zum Beispiel in den eben erwähnten Häusern der Nürnberger Patrizierfamilien Beheim und Tucher, wo regelmäßige Ausgaben für die Pflege dieser Brunnen in den Rechnungsbüchern überliefert sind. In München besaßen in der Dienerstraße, einer der bevorzugten Geschäftsstraßen auch des Mittelalters, im 15. Jahrhundert mehr als 50%, über die Hälfte der Häuser, eigene Brunnen. Sonst waren die Straßenanlieger in Gemeinschaften organisiert, die für den finanziellen Unterhalt ihres Brunnens verantwortlich waren, wobei bezeichnenderweise von größeren Ausgaben alle diejenigen ausgenommen waren, die einen eigenen Brunnen gehabt haben. Nun, aufgrund der zunehmend besseren Quellenlage und wohl auch aufgrund der veränderten Zuständigkeiten häufen sich für die deutschen Städte seit dem beginnenden 14. Jahrhundert auch die Belege über öffentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung, wobei auffallend oft die städtischen, die öffentlichen Aktivitäten auf oder um den Marktplatz einsetzen, also bei der Wasserversorgung des wirtschaftlichen Kernbereichs der Stadt. Die Zunahme der öffentlichen Grundwasserbrunnen lässt sich für das 15. Jahrhundert sehr gut in Zahlen belegen. In Nürnberg, um ein einziges zu nennen, gibt es Ende des 15. Jahrhunderts 120 städtische öffentliche Grundwasserbrunnen bei ungefähr 30.000 Einwohnern. Gleichzeitig mit diesem Entwicklungstrend wird in den öffentlichen Haushaltsrechnungen ein anderer sichtbar, nämlich die wachsenden Aufwendungen für ausgesprochene Monumentalbrunnen, für Brunnen mit Standbildern, auf Ausgaben, die zeigen, dass neben der Bedarfsdeckung der Bevölkerung zunehmend der städtische Repräsentationswille Anlass für Baumaßnahmen wird, eine Tendenz, die sich im 16. Jahrhundert noch entschieden verstärkt. Vom frühen 14. Jahrhundert an werden auch die Nachrichten häufiger, dass Städte Wasserleitungen gebaut haben. Auch hier lassen sich Zahlen als Beleg für die dabei erzielten Erfolge anführen. Basel besitzt Mitte des 13. Jahrhunderts einen einzigen Wasserleitungsbrunnen. In der Mitte des 15. Jahrhunderts gibt es über 60. Man muss bei diesen Zahlen, die sicher einen ganz eindrucksvollen, eine ganz eindrucksvolle Entwicklung belegen, freilich eines berücksichtigen, dass trotz dieser öffentlichen Bemühungen um eine bessere Wasserversorgung die Qualität des Wassers außerordentlich problematisch geblieben ist. Die Grundwasserbrunnen waren relativ flach, 6 bis 9 Meter tief. Das Leitungswasser ist in Holzröhren geführt worden. Dadurch waren beide Arten der Wasserversorgung durch bakterielle Verunreinigungen gefährdet. Verunreinigungen, die nach den technischen Möglichkeiten und dem Wissensstand der Zeit nicht erkennbar waren, sodass die Gefährdung des Trinkwassers als chronische Quelle für Seuchenausbrüche bis in das 19. Jahrhundert zu den Daseinsbedingungen des städtischen Lebens gehört hat. Zweitens, sowohl bei dem sanitären Standard als auch bei der Wasserversorgung sind erhebliche Unterschiede innerhalb ein und derselben Stadt festzustellen. Die öffentlich angelegten Brunnen waren zentral orientiert. Die Vorstädte sind in aller Regel erst sehr viel später mit Wasser versorgt worden. Basel, das ich eben erwähnt habe, das Mitte des 15. Jahrhunderts bereits über 60 an Wasserleitungen angeschlossene Brunnen gehabt hat, hat eine Vorstadt, einen Stadtteil Kleinbasel, deutlich ärmer als die eigentliche Stadt. Dieser Stadtteil bekommt erst Ende des 15. Jahrhunderts seine erste Wasserleitung. Und dann gibt es aus dem 15. Jahrhundert Nachrichten über die ersten Wasserleitungsanschlüsse von Privathäusern. Und das war danach eine ganz exklusive Prestigesache. Zürich, Augsburg, Nürnberg gibt es Belege dafür. Solche Wasseranschlüsse waren Angehörigen der politischen und ökonomischen Oberschicht vorbehalten. Ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Einzelnachrichten einzelner Städte gebracht zu diesem Komplex Lebensqualität. Wenn man diese Einzelbelege nun zusammensetzt zu einem Bild konsequenter zeitgenössischer Beschäftigung mit der Lebensqualität, dann ist das sicher nicht ohne weiteres schlüssig. Aber es gibt nun durchaus ergänzende Belege, die dieses Vorgehen rechtfertigen. Es gibt programmatische Äußerungen aus den spätmittelalterlichen Städten selbst, die belegen, dass man durchaus Zusammenhänge zwischen dem Erscheinungsbild eines Ortes, der Annehmlichkeit des Aufenthalts und der Gesundheit der Einwohner gesehen hat. Für Italien oder aus Italien gibt es dazu eine ganze umfangreiche Quelle, Leon Battista Alberti, die Re Edificatoria, wo das sehr ausführlich dargestellt wird. Für deutsche Städte gibt es aus dem 15. Jahrhundert einige detaillierte Stadtbeschreibungen, die sicher nicht durchwegs realistisch sind, die aber zumindest zeitgenössische Wunschvorstellungen vermitteln können. Ich nenne auch hier nur ein Beispiel, die Schilderung der Stadt Ulm von Felix Faber aus dem späten 15. Jahrhundert. Nach seiner Ansicht war Ulm erstens durch ein weises Regiment und zweitens durch niedrige Steuern ausgezeichnet. Dazu war Ulm als Wohnort seiner Auffassung nach aber zusätzlich attraktiv durch die hellen und breiten Straßen, durch die Sauberkeit, durch reichliche Wasserversorgung und durch eine gute Luft dank unterirdisch verlegter Kanäle. Und im Hinblick auf die eben angeführten Hinweise zur innerstädtischen Funktionstrennung halte ich es für bemerkenswert, dass nach Felix Fabers Vorstellungen die ideale Stadt auch topografisch streng hierarchisch gegliedert sein sollte. Nach seiner Auffassung war der ruhige Innenstadtbereich für das Patriziat, die Nobiles, wie er sagt, als bevorzugte Wohnlage reserviert, während alle mit Unruhe verbundenen Berufe und alle lästigen Gewerbe in den Vorstädten anzusiedeln waren, ein Zustand, den er mit Bedauern für Ulm nur in Ansätzen verwirklicht sieht. Als kurzes Zwischenresümee, es ist sicher keine Überinterpretation der Einzelbelege, wenn man sagt, dass die mittelalterliche Stadt sicher nicht wegen völliger Unempfindlichkeit ihrer Einwohner durchgehend und gleichmäßig verschmutzt war. Man wird aber davon ausgehen müssen, dass innerhalb der Städte ganz erhebliche Standardunterschiede existiert haben. soweit man sie nun erfassen kann, gehören diese Standardunterschiede sicher nicht in den Bereich der Histoire pittoresque, der kulturgeschichtlichen Kuriosa, sondern weit mehr zu den charakteristischen sozialen Lagemerkmalen. Bekannt ist, dass sich häufig in zentraler innerstädtischen Lage die großen Vermögen konzentriert haben, während in den Randgebieten eine Ballung der weitgehend besitzlosen Bevölkerung festgestellt wird. Und man kennt entsprechend zahlreiche Beispiele für Häuserpreise. Diese Häuserpreise beginnen im 15. Jahrhundert in den größeren Städten bei ungefähr 20 Gulden und sind nach oben zu praktisch unbegrenzt. Kaufleute und Patrizierhäuser repräsentieren in der Regel Werte von vielen tausend Gulden. Nürnberg Ende des 15. Jahrhunderts sind 20.000 Gulden für ein Patrizierhaus ein Spitzenbetrag. Zu diesen Preisunterschieden kann man mit aller Vorsicht ergänzen, dass die reichen Innenstadtbezirke der Städte offenbar vielfach auch zuerst gepflasterte Straßen erhalten haben. Sie sind bevorzugt gereinigt worden und es hat dort eine quantitativ bessere Wasserversorgung gegeben und häufiger Einrichtungen zur Abfallbeseitigung. Während nach den zeitgenössischen Zielvorstellungen lästige Gewerbe weitgehend in Außenbezirke verlegt waren. Und weiter, die eben erwähnten teuren Häuser unterscheiden sich von den ärmlicheren Häusern nicht nur durch die topografische Lage, durch Größe oder durch Fassadenschmuck, bei ansonsten gleich niedrigem sanitärem Standard. Vielmehr geben der eigene Brunnen, gelegentlich sogar schon der eigene Wasserleitungsanschluss und angemessene, nach dem Standard der Zeit, angemessene sanitäre Einrichtungen, geben diesen Häusern auch einen erhöhten Wohnkomfort. Einschränkend muss aber festgehalten werden, dass eine feste Relation zwischen Hauspreis einerseits und Wohnqualität andererseits nicht festgelegt werden kann, genauso wenig wie man vom Hauspreis allein die soziale Stellung des Besitzers definieren kann. Nun, wie für die äußeren Rahmenbedingungen des städtischen Lebens fehlen uns auch zu der Frage der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen der Einwohner die konkreten zusammenhängenden Nachweise. Wir haben für die deutschen Städte durch den Zufall der Überlieferung eigentlich nur zur Besitzverteilung, genauer gesagt zur Vermögensverteilung der Stadtbevölkerung über einen längeren Zeitraum Quellenbelege, die auch statistische quantifizierende Auswertungen erlauben. Sie überliefern freilich die Besitzverteilung in einer verhältnismäßig abstrakten Form. Das sind die Steuerbücher, in denen die Steuerpflichtigen der geschätzte Wert ihres Vermögens und der davon zu entrichtende Steuerbetrag verzeichnet sind. Diese Steuerbücher sind ein wichtiges Quellenmaterial etwa für die Sozialtopographie. Sie finden ein Beispiel dafür von Haverkamp in dem Band, der ja zu Beginn der Tagung ausgeteilt worden ist, in seinem Beitrag über Storia Sociale della Città di Treveri, wo derartige sozialtopografische Auswertungen vorgeführt werden. Im Übrigen darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass nach diesen Steuerbüchern die Vermögensverteilung in den Städten außerordentlich ungleich war. Ich habe einfach nur zur Erinnerung und damit man das optisch vor sich hat, in dieser kleinen Beilage so eine Vermögensaufteilung in oberdeutschen Städten nach den Steuerbüchern mit wiedergegeben. 50 bis über 60% der Steuerzahler sind in der Regel als besitzlos oder in der Kategorie der kleinsten Vermögen eingeteilt. Eine schmale Spitzengruppe von Steuerzahlern besitzt einen überproportional großen Anteil des Gesamtvermögens. Nun gibt es eine sehr anregende Diskussion darüber, welche Zusammenhänge zwischen dieser Vermögensverteilung und der sozialen Abstufung der Stadtbewohner besteht. Diese Diskussion ist noch keineswegs abgeschlossen. Ich kann hier im Einzelnen darauf nicht eingehen. Nur eines, aufgrund der Eigenart dieser Quelle bleibt eben weithin offen, welchen wirtschaftlichen Verhältnissen tatsächlich die einzelnen Vermögensgrößen entsprechen. Diese Vermögensgrößen bedeuten ja nicht etwa den Besitz von Bargeld, sondern sie stellen eine in Geld veranschlagte Summe für den gesamten Besitz, Immobilbesitz und Vermögensbesitz dar. Das heißt, wir wissen nicht, welche einkommenswirksamen Anteile diese Vermögen enthalten, und wir wissen vor allem nicht, wie weit ein aus Arbeitsertrag und Vermögenserträgen gemischtes Einkommen zu veranschlagen ist. Und ganz besonders bei der größten Gruppe, der als weitgehend vermögenslos eingestuften Gruppe der Steuerzahler, also bis über 60%, haben wir nur sehr ungenaue Vorstellungen über die tatsächliche wirtschaftliche Lage, die eben auf dem Arbeitseinkommen und nicht auf dem Vermögen basiert hat. Nun gibt es jedenfalls, soweit ich sehe, für die deutschen Städte kaum eine Möglichkeit, eine geschlossene Einkommensstatistik zu erstellen, die man der Vermögensverteilung gegenüberstellen könnte. Man kann aber durchaus anhand von Einzelbeispielen veranschaulichen, in welchen Größenordnungen innerhalb der Städte neben den Vermögen auch die Einkommen differenziert waren. Für die städtische Oberschicht kenne ich jedenfalls keine Gesamteinkünfte aus patrizisch-stadtadligem Grundbesitz. Dagegen sind die Kapitalerträge bzw. die kaufmännischen Gewinne durchaus fassbar. Ein Beispiel: der Augsburger Großkaufmann Lukas Rehm erzielte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durchschnittlich knapp 10% Reingewinn aus seinem in Handel und Geldgeschäften angelegten Vermögen und kommt damit auf jährlich bis zu 5.000 Gulden Einkünfte. Das kann man sicher nicht als repräsentativ für alle oberdeutschen Großkaufleute ansehen. Andererseits ist Rehms Vermögen kein Einzelfall und auch Reingewinne von ungefähr 10% sind für eine ganze Reihe von Handelsgesellschaften nachweisbar. Das heißt, man darf folgern, dass jährliche Einkünfte von mehreren tausend Gulden aus Handels- und Geldgeschäften für Angehörige der wirtschaftlich führenden Schicht in den Städten kein Einzelfall war. Ein weiterer Beleg für Einkommen aus kaufmännischer Berufsausübung, nun für einen mittleren Kaufmann: der Augsburger Burkhard Zink, der nach seinen autobiografischen Angaben Mitte des 15. Jahrhunderts jährlich rund 200 Gulden verdient hat. Er hat damals 1.000 Gulden Vermögen besessen, von dem die Hälfte in der Handelsgesellschaft angelegt war. Nun, für die zahlenmäßig viel größere Gruppe der Detailhändler des Lokalhandels und für die handwerklichen, nicht tageweise bezahlten Berufe fehlen uns Anhaltspunkte über die Umsätze, über Geschäftsunkosten, über Herstellungskapazitäten als Berechnungsgrundlage für Einkommen. Wir kennen nur ganz vereinzelt Bruttoverdienstspannen zwischen 3 und 6%. Die auf beschränkte Verdienstmöglichkeiten schließen lassen. Für das weitgehende Fehlen von Einkommensnachweisen für die Mehrzahl der freiberuflich tätigen städtischen Bevölkerung sind nun die in großer Zahl überlieferten Gehälter der städtischen Bediensteten kein befriedigender Ersatz. Es handelt sich bei diesen Gehältern städtischer Bediensteter um Festbeträge, um fixierte Zahlungen, zu denen in der Regel Nebeneinkünfte getreten sind, die wir im Einzelnen nicht erfassen können. Immerhin ist zu beachten, dass aufgrund der besonderen Berufsqualifikation etwa Stadtjuristen im 15. Jahrhundert bis zu 500 Gulden jährlich als Festgehalt verdient haben. Auch die besonders qualifizierten Stadtschreiber haben mit ungefähr 200 Gulden festem Gehalt ein hohes Verdienst bezogen. Fest angestellte städtische Kirchenbaumeister, also handwerklich-künstlerische Spezialisten, haben Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Oberdeutschland 70 bis 100 Gulden als festes Gehalt bezogen. Auch dazu sind Nebeneinkünfte getreten, die im Einzelnen nicht zu erfassen sind. Am unteren Ende der Skala möglicher Einkünfte aus regelmäßiger Tätigkeit stehen Dienstpersonal und Gesellen. Knechte und Mägde, die im Haushalt versorgt waren und im Haushalt des Meisters lebende Gesellen, beziehen nun nur einen Teil ihres Lohns in Bargeld. Der Rest wird durch Verpflegung und Unterkunft abgegolten. Man kann diese Einkünfte deswegen schlecht in einem jährlichen Gesamtbetrag in Geld veranschlagen. Dagegen kann man die Einkünfte aus tageweise bezahlter Arbeit, zumindest für einzelne Gewerbezweige, durchaus verlässlich berechnen. Freilich muss man dabei beachten, dass nicht jeder Tagelohn geeignet ist, in ein Gesamteinkommen pro Jahr umgerechnet zu werden, weil etwa alle landwirtschaftlichen, alle agrarischen Löhne nur saisongebunden bezahlt worden sind, etwa während der Ernte. Das lässt sich aus zahlreichen Abrechnungen nachweisen. Ausgangspunkt für derartige Berechnungsversuche ist natürlich die Zahl der jährlich möglichen Arbeitstage. Sie liegt in Deutschland im späten Mittelalter nach dem Beleg einer ganzen Reihe von Abrechnungen, in denen Tag für Tag die ausgezahlten Löhne notiert sind, bei durchschnittlich 265 Tagen. Das entspricht exakt unserer 5-Tage-Woche und ist zurückzuführen auf die zahlreichen kirchlichen Feiertage, an denen nicht gearbeitet werden durfte. Nun, lassen sich mit diesen 265 Tagen natürlich grundsätzlich alle einzelnen Tagelöhne in ein Jahreseinkommen umrechnen. Man wird freilich davon ausgehen müssen, dass die Chance zur ganzjährigen durchgehenden Beschäftigung auch in städtischen Gewerben durchaus eingeschränkt war. Vor allem für den Rückgang des Arbeitsangebotes im Winter, für Unterbeschäftigung, zum Teil Arbeitslosigkeit im Winter, gibt es zahlreiche, auch quantifizierbare Indizien. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Dauerbeschäftigung mit der höchstmöglichen Zahl von Arbeitstagen, das heißt also auch der höchstmöglichen Zahl von Tagelöhnen, in spätmittelalterlichen Städten nachweisbar ist, vor allem im Bereich des Bausektors, bei öffentlichen und halböffentlichen Bauten, Kirchenbauten vor allem, die die jahrelange Dauerbeschäftigung einzelner Bauhandwerker nachweisen. Es lassen sich auf dieser Basis für das Bauhandwerk Jahreseinkommen berechnen, die in Oberdeutschland für ungelernte Arbeit, also für Bauhilfsarbeiter, bei ungefähr 17 Gulden im Jahr liegen, bei ausgelernten Bauhandwerkern zwischen 27 und 30 Gulden und bei Baumeistern bei etwa 50 Gulden im Jahr. Nun sind diese aus der Bauarbeit abzuleitenden Jahreseinkommen natürlich nicht unbedingt repräsentativ für die Einkommensverhältnisse der gesamten städtischen Bevölkerung, des gesamten städtischen Handwerks. Da fehlen uns eben, wie gesagt, die Quellengrundlagen. Ich will deswegen diese bruchstückhafte Einkommensstatistik nicht übermäßig interpretieren. Trotzdem, wenn man gegenüberstellt, die gesicherten 5000 Gulden, die ein Lukas Rehm, ein Großkaufmann, jährlich verdient hat, und dagegen die 17 bis 30 Gulden eines gelernten bzw. ungelernten Bauhandwerkers stellt, dann veranschaulicht das doch die große materielle Distanz zwischen der kleinen vermögenden Oberschicht und dem Großteil der Bevölkerung. Der Vergleich der 200 Gulden im Jahr, die ein verhältnismäßig unbedeutender Kaufmann wie Burkhard Zink erzielen konnte, mit den 30 bis 50 Gulden aus gelernter Handwerksarbeit, bestätigt die bekannte Tatsache, dass Ersparnisbildung, Vermögensbildung viel eher über Handelstätigkeit möglich war als im Handwerk. Nun stehen, wie gesagt, in der städtischen Einkommenshierarchie die tageweise bezahlten handwerklichen Arbeitskräfte sicher auf den unteren Stufen. Aber diese Feststellung der Abstufung sagt natürlich nichts über die objektive materielle Lage dieser Bevölkerungsgruppe, der Lohnarbeiter. Die wirtschaftlichen Existenzbedingungen werden in der Forschung überwiegend für das 14. und 15. Jahrhundert außerordentlich günstig beurteilt. Eine Feststellung, die sicher nicht unrichtig ist, die trotzdem einzelne Modifikationen erforderlich macht, und dazu abschließend einige Beobachtungen zu Versorgungslage und Verbrauchsmöglichkeiten. Grundsätzlich, es gibt durchaus Einzelbelege dafür, dass auch kleine Handwerker, dass auch ärmere Stadtbewohner landwirtschaftliche Nutzfläche besessen haben. Trotzdem kann keine Rede davon sein, dass in den größeren Städten die Bevölkerung überwiegend ihre Lebensmittel selbst erzeugt hat. Es gibt sehr viel Indizien und direkte Nachrichten dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung marktabhängig war. Etwa die lange Reihe der städtischen Preisvorschriften und der städtischen Marktordnungen wäre ganz sinnlos, wenn die Bevölkerung überdurchschnittlich autark wäre. Städtische Marktinterventionen, erzählende Quellen, städtische Einnahmen aus indirekten Steuern auf die Grundnahrungsmittel bestätigen für Wein, für Fleisch, für Brot die Bedarfsdeckung am Markt. Sie ist etwa für Nürnberg, für die Bauarbeiter ausdrücklich zeitgenössisch überliefert, aber auch grundbesitzende Patrizier und Kaufleute wie die Tucher in Nürnberg oder die Goch in Köln haben nach dem Ausweis ihrer Haushaltsbücher den Lebensmittelbedarf ganz überwiegend durch Einkauf gedeckt. Nun bedeutet Lebensmittelversorgung vom Markt und nicht durch Eigenproduktion natürlich nicht eine vorratslose, sorglose Wirtschaft in den Tag hinein. Zumindest nach der Auffassung der zeitgenössischen städtischen Obrigkeit war die Vorratshaltung außerordentlich erwünscht. Vor allem bei drohender Kriegsgefahr ist den Einwohnern vorgeschrieben worden, Grundnahrungsmittel, vor allem für Getreide, für einen längeren Zeitraum, 1 bis 2 Jahre, einzulagern. Auch in den spätmittelalterlichen Steuerordnungen werden die eigenen Vorräte fiskalisch begünstigt, wobei bemerkenswert ist, dass ein Zusammenhang zwischen der Vorratshaltung und der Vermögenslage hergestellt wird. Die Untergrenze des Besitzes, der zur Anlage von Vorräten verpflichten kann, liegt in der Regel bei ungefähr 100 Gulden. Nach dem erwähnten Befund der Steuerbücher und auch nach dieser Beispiel in der Beilage sind also bis zu 60% der städtischen Bevölkerung von diesen Vorschriften zur Vorratshaltung überhaupt nicht betroffen. Sie waren also offensichtlich nach Auffassung ihrer eigenen Obrigkeit nicht in der Lage, durch eine angemessene Reservebildung ihren eigenen Unterhalt sicherzustellen. Diese Vermutung wird durch erzählende Quellen gestützt, in denen der Gegensatz zwischen den gut gestellten Reichen und den unterversorgten Armen in Krisenzeiten geradezu stereotyp wie ein Leitmotiv erscheint. Man kann quantitativ diesen Tatbestand, soweit ich das sehe, eigentlich nur anhand der Getreidevorräte nachweisen, wobei zu beachten ist, dass der Besitz von Getreidevorräten eben nicht nur in Kriegszeiten wichtig war. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ernteergebnisse des Mittelalters haben die Getreidepreise außerordentlich heftig geschwankt und es hat zu den elementaren Vorsorgemaßnahmen gehört, gegenüber diesen Preis- und Versorgungsschwankungen durch eigene Vorräte gesichert zu sein. Soweit nun detaillierte Vorschriften und detaillierte Bestandsaufnahmen für Getreidevorräte überliefert und ausgewertet sind, wird durchwegs die sehr ungleichmäßige Verteilung der Vorräte sichtbar. Teilweise wird auch die räumliche Konzentration der gut versorgten und der schlechter versorgten Haushalte innerhalb der Stadt erkennbar. Ich habe Ihnen für Straßburg und für Basel die Auswertung derartiger Getreidevorratsaufzeichnungen beigegeben. Darüber kann man vielleicht in der Diskussion noch etwas reden. Ich gehe darauf hier nicht weiter ein. Nur die eine Gegenüberstellung: in Straßburg etwa schwankt der Anteil der vorratslosen Bevölkerung zwischen 22%, mit einem Ausnahmefall, wo es noch niedriger ist, und rund 70% ohne eigene Vorräte. Nun, neben solchen Durchschnittsbefunden werden exemplarisch auch die enormen individuellen Besitzunterschiede in Zahlen greifbar. Nach den Vorratsverzeichnissen, die für Nürnberg oder für Straßburg vorliegen, ergibt sich ein durchschnittlicher Getreidebesitz von wenigen 100 Kilogramm pro Kopf der Besitzer. Dagegen gibt es Einzelnachweise für Augsburger, für Regensburger, für Nürnberger Kaufleute, die Getreidevorräten von 6 bis 45 Tonnen besessen haben. In Frankfurt haben Ende des 15. Jahrhunderts 2 Patrizier exakt 1/3, 30% der gesamten privaten Getreidevorräte der Innenstadt besessen. Das sind Mengen, die natürlich nicht am eigenen Bedarf orientiert sind, sondern die auf spekulative kommerzielle Verwertung schließen lassen. Man wird davon ausgehen dürfen, dass solche Vorräte in der Regel, wenn nicht ausdrücklich der Einkauf belegt ist, auf den Bezug von Naturalrenten, auf den Bezug von Getreide in Natura zurückzuführen sind. Für reiche Kaufleute, für das grundbesitzende Patriziat sind solche Getreiderenten sehr gut belegbar. Sie sind freilich kein exklusives Statussymbol der Oberschicht. in kleinen Mengen haben auch Handwerker gelegentlich Getreide oder Wein als Naturalrente bezogen. Hier sicher mehr versorgungs- als gewinnorientiert. Nun unterliegen derartige Renten als Teil des Vermögens der Besteuerung und wir kennen sowohl aus den Steuerordnungen die taxierten Werte dieser Gülten als auch aus dem Kauf und Verkauf derartiger Renten freie Marktpreise. Daraus ergibt sich nun ganz eindeutig, dass nach dem Befund der Vermögensverteilung aus den Steuerbüchern die Mehrzahl der Stadtbevölkerung nicht in der Lage war, finanziell nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Grundnahrungsmittel, Getreide oder Wein, durch den Bezug derartiger Naturalrenten zu sichern. Man kann also davon ausgehen, dass ungeachtet der niedrigen spätmittelalterlichen Getreidepreise die Versorgungslage von rund 50% der städtischen Bevölkerung labil potenziell krisengefährdet war. Zu diesem Befund sind zwei Erklärungen denkbar. Entweder haben die Arbeitseinkommen, der Ertrag der Lohnarbeit nicht ausgereicht, um durch Reservebildung den Versorgungskrisen vorzubeugen, oder aber die relativ hohen Löhne sind in den guten Jahren für überhöhten Konsum verbraucht worden, eben für die spätmittelalterliche Verschwendungssucht. Das wäre die andere Erklärungsmöglichkeit. Nun ist sicher nicht zu bestreiten, dass im Spätmittelalter der Konsum sehr viel mit Sozialstatus zu tun hat. Mit dem sichtbaren Aufwand sind gesellschaftliche Positionen dokumentiert worden und gesellschaftliche Ansprüche angemeldet worden. Vor allem der Statuswert von Kleidung und Schmuck ist bekannt und wird in der Forschung immer wieder erwähnt. Entsprechend wird der Aufwand, der hier getrieben worden ist, vor allem etwa bei Hochzeiten der wirtschaftlich führenden Familien, gern unter die Beispiele der exzessiven spätmittelalterlichen Verschwendungssucht aufgeführt. Statusmerkmale, die von der Forschung hier weniger beachtet worden sind, gibt es aber auch im Bereich der Ernährung. Diese Statusmerkmale werden besonders gut greifbar in Verpflegungsordnungen, etwa der großen städtischen Spitäler, in denen sehr sorgfältig zwischen dem Aufwand für die reichen Pfründe, für die Mittelpfründe und für die armen Pfründe unterschieden worden ist. Auch im spätmittelalterlichen Sprachgebrauch werden Statusunterschiede deutlich. Das Weißbrot etwa heißt auch Schönbrot, während besonders billiger Wein als Knechtwein bezeichnet wird und der gemeinen Speise wird die Speise ehrbarer Leute terminologisch gegenübergestellt. Man sagt, die Beachtung solcher hierarchisch abgestufter Gewohnheiten und Ausdrucksweisen natürlich nichts, wer tatsächlich welche Waren verbraucht hat. Und es gibt aus diesen Beobachtungen keinerlei Anhaltspunkte dafür, wer welche Mengen verbraucht hat. Man kennt nur aus der patrizisch-kaufmännischen Oberschicht detaillierte Ausgabenbücher, die freilich in der Regel nur den finanziellen Aufwand und nicht die Mengen angeben. Für den Haushaltsaufwand der breiten Mehrheit der Bevölkerung ist man ganz überwiegend auf Schätzwerte und Modellberechnungen angewiesen. Der Ausgangspunkt solcher Berechnungen ist in der Regel die Kaufkraft von Tagelöhnen, gemessen in Kilogramm Getreide. Hier ergeben sich für das 15. Jahrhundert in den Perioden niedrig stehender Getreidepreise tatsächlich außerordentlich günstige Werte für Bauhandwerkstagelöhne bis zu 40 Kilogramm Roggen pro Tagelohn. Das sind Ergebnisse, die die Ansicht rechtfertigen, dass die spätmittelalterlichen Löhne einen weit über dem Existenzminimum liegenden konsumorientierten Lebensstandard ermöglicht haben. Trotzdem sind in gewissem Umfang Bedenken anzumelden. Zum einen übergeht der einzelne Tagelohn als Berechnungsbasis die Frage nach den wirklichen Verdienstmöglichkeiten während des ganzen Jahres. Und zum anderen, wenn man die Kaufkraft des Lohns in Getreide darstellt, in einem Rohprodukt, dann übersieht man die Verteuerung des Konsums für den städtischen Endverbraucher, der seine Lebensmittel nicht selbst erzeugt, sondern auf dem Markt kauft. Die Handelsaufschläge, also die Gewinnspanne der Kleinhändler am Markt, kennen wir, wie erwähnt, kaum. Dagegen kennen wir die erhebliche Verteuerung des Verbrauchs durch die städtischen Verbrauchssteuer. Ich habe Ihnen hier auf der zweiten Seite dieser Beilage Beispiele angegeben für die Belastung des Getreides und des Weins in süddeutschen Städten im Spätmittelalter. Bei Wein liegt der Steueraufschlag bei 10 bis über 25 Prozent. Wenn man nun aus städtischen Quellen den Weinpreis für den Endverbraucher kennt, dann kann man rein theoretisch eine Vielzahl möglicher hypothetischer Verbrauchsmodelle und Verkaufskosten berechnen. Ich habe Ihnen hier in diesen Beilagen ein solches Beispiel durchgerechnet, wobei ich eine Maß Wein pro Tag und zwei Erwachsene vorausgesetzt habe. Das ist für das eine Maß Wein pro Tag ist für das Spätmittelalter nicht viel. Danach würden Bauhandwerker 40 bis 80 Prozent ihres Arbeitslohnes für einen derartigen Weinkonsum aufwenden müssen. Das ist sicher nicht realistisch. Besonders genau lässt sich die Verteuerung für den städtischen Konsumenten bei dem wichtigen Grundnahrungsmittel Brot ermitteln. Hier sind zunächst zu berücksichtigen die Steuern auf das Getreide. Sie liegen bei 14 bis 23 Prozent im Durchschnitt, wie diese beigegebenen Beispiele ja zeigen. Dazu kommen die Herstellungskosten, die außerordentlich hoch sind und vor allem war aufgrund der mittelalterlichen Mahltechnik der Mehlertrag und folglich auch der Brotertrag verhältnismäßig niedrig. Das heißt, man hat aus 100 Kilogramm Weizen nur 30 bis 50 Kilogramm Weißbrot erzielt. Entsprechend niedriger ist dann natürlich die Kaufkraft eines Tagelohns, gemessen am Endprodukt Brot, Weißbrot oder Schwarzbrot, im Vergleich zu der Kaufkraft in dem Ausgangsprodukt, dem Rohprodukt Getreide. Nun, der gehobene Konsum muss im Spätmittelalter nicht nur die Grundnahrungsmittel Brot, Mus, gekochtes Fleisch, einheimischen Wein oder Bier umfassen. Der gehobene Konsum wird gekennzeichnet durch den Verbrauch von Gewürzen, von Fisch, von Geflügel, Wild oder von den teuren Weinsorten, vor allem Importweine. Nach vereinzelten Abrechnungen oder auch Preistaxen, etwa für die Gasthausmahlzeiten, lassen sich durchaus Kosten für einen solchen höherwertigen Aufwand berechnen. Wenn man den gleichbleibenden Konsum für ein ganzes Jahr unterstellt, kommt man auf Beträge von 30 bis weit über 100 Gulden pro Person. Das heißt, ein ernährungsbedingt anspruchsvoller Aufwand war kostenbedingt einer kleinen Schicht der Stadtbevölkerung vorbehalten. Aber auch bei dieser kleinen Schicht der Stadtbevölkerung besteht keinerlei Grund, die gelegentlich überlieferten aufwendigen Mahlzeiten, den Luxusaufwand der Festmähler als Alltagsgewohnheit, als spätmittelalterlichen Alltagsaufwand zu zu unterstellen. Die gleiche Beobachtung ließe sich an zahlreichen Beispielen anhand der Kleidung erhärten. Hier ist besonders zu beachten, dass die sehr hohen Ausgaben, die sehr hohen nachweislichen Ausgaben von Großkaufleuten und Patriziern nicht, und das wird wohl in der Forschung oft übersehen, nicht mit Verbrauch, nicht mit Konsum in unserem Sinn gleichzusetzen sind. Wenn Lukas Rehm etwa über 400 Gulden für seine und seiner Frau Hochzeitskleider ausgibt, dann sind das rund 6 Jahreseinkommen von gelernten Handwerkern. Dieses Geld ist aber nicht konsumiert worden, sondern ganz überwiegend vermögenswirksam angelegt worden in Goldschmuck und in hochwertigen Kleidern, wie Testamente und Inventare zeigen. Sind solche Festtagsgewänder oft über Generationen vererbt worden. Sie haben zum Vermögen gehört, sie sind nicht verbraucht worden. Dagegen haben auch städtische Patrizier und auch reiche städtische Kaufleute im Alltag Kleider getragen, die nach der Stoffqualität und nach den Preisen sich von den Kleidern, die auch von Handwerkern, von Bauhandwerkern getragen worden sind, kaum oder gar nicht unterscheiden. Ich will dazu keine weiteren Kostenberechnungen hier vorstellen, das kann man, wenn es gewünscht ist, in der Diskussion. Ich will zum Schluss nur einige wenige zeitgenössische Angaben über die Höhe der Gesamtunterhaltskosten im Spätmittelalter gegenüberstellen, um den unterschiedlichen Lebensstandard der städtischen Bevölkerung noch einmal in ein paar Zahlen zu fassen. Der Nürnberger Patrizier Anton Tucher gibt zu Beginn des 16. Jahrhunderts für seine Haushaltsführung jährlich zwischen rund 700 und knapp 1300 Gulden aus. Der zuvor mehrfach erwähnte Augsburger mittlere Kaufmann und städtische Chronist Burkhard Zink hat nach seinen eigenen Angaben Mitte des 15. Jahrhunderts für sich und seine Familie durchschnittlich 100 Gulden pro Jahr ausgegeben und hat bei diesen Ausgaben eine Sparquote von rund 50% seines Einkommens erzielt. Mit dem gleichen Betrag 100 Gulden pro Jahr werden Mitte des 15. Jahrhunderts auch die Unterhaltskosten für ein Nürnberger Kaufleute-Ehepaar veranschlagt. Dagegen gewährt das Nürnberger Almosen, das Nürnberger städtische Armenamt, zu Beginn des 16. Jahrhunderts einkommenslosen, kinderreichen Familien eine jährliche Unterstützung von umgerechnet 17 Gulden, ein Betrag, der wohl mit dem unabweisbaren Mindestbedarf gleichgesetzt werden darf. Die Einkommen aus gelernter Bauarbeit, wie erwähnt zwischen 30 und 50 Gulden, liegen ganz eindeutig über diesem Minimum der Armenunterstützung. Sie liegen ebenso eindeutig aber auch unter dem Betrag, den ein mittlerer Augsburger Kaufmann jährlich für seinen Unterhalt hat ausgeben können. Ich bin Ihnen mit den vielen Details, denen Sie geduldig zugehört haben, jegliche statistische Genauigkeit schuldig geblieben. Ich glaube, die Nachweise reichen aus für die Behauptung, dass die mittelalterliche Stadt die mittelalterlichen Städte nicht nur durch ihren allgegenwärtigen Schmutz gekennzeichnet waren, dass sie aber auch kein Ort des allgemeinen Luxusaufwands waren. Ich glaube, dass sehr viel bezeichnender ist, dass sich die innerstädtischen gesellschaftlichen Unterschiede eben nicht nur im Bereich des politischen Einflusses und der abstrakten Vermögensgrößen ausdrücken, sondern auch konkret in der Wohnqualität, in der Höhe der Einkommen und in den Konsummöglichkeiten. Die potenziell unsichere Versorgungslage eines großen Teils der Stadtbevölkerung würde ich weniger auf die Verschwendungssucht als auf die knappen Unterhaltsmittel zurückführen. Vielen Dank. jungen österreichischen Professor Dürnmeier, der in Kandidat von Moltebauer, die Geschichte, von Moltebauer, die Geschichte in der Literatur, in Nürnberg, il contenuto contenuto diverso nell'ambito tedesco e italiano, ma perché si tratta di una tipologia molto specificata che forse qualcuno che fa archeologia medievale, quasi il mio vicino, lo sa benissimo, io anche in tedesco queste cose non le so. Allora lui mi ha trasciato le e ringrazio molto per quello. Cercherò di essere ancora più breve di quello che considera il professor Dürnmeier per se stesso, di essere stato troppo breve e di non aver dato abbastanza numeri, non i numeri ma abbastanza numeri, perché altrimenti dovrei fare una ripetizione di quello che abbiamo sentito in tedesco. Il tema della relazione del professor Dürnmeier che voi avete in riassunto e sul quale riassunto e soprattutto sulle cartine aggiunte qui a riassunto è stato fatto riferimento più volte. Il tema allora è sulle condizioni di vita materiale nelle città tedesche del tardo medioevo e dopo i due puntini ambiente, entrate e consumo. E infatti questa relazione si articola in tre parti sostanziali. Prima parte sull'ambiente cittadino in quel periodo, sulle entrate, la seconda parte, sulle entrate degli abitanti, diversi abitanti nelle città, e poi la terza parte sul consumo di queste persone abitanti nelle città. Ma prima di iniziare questa prima parte, un'osservazione preliminare: mi sembra che i presenti storici tedeschi fanno un'autocritica generale. Già ieri l'abbiamo sentito, quello che la storiografia in quel campo non aveva fatto, e anche oggi sentiamo che la storiografia tedesca che si occupa di questi problemi pecca anche in confronto alla storiografia inglese e francese di occuparsi soltanto con determinate città e di non fare delle ricerche su un campo più ampio e soprattutto di non trattare questi problemi più sistematicamente. Qui allora è la prima parte, considerate solo le città maggiori tedesche soltanto. E quanto all'ambiente, sono state considerate innanzitutto, per il primo punto, la situazione delle strade, cioè la situazione viaria. E si considera e si vede che in questo periodo del tardo medioevo ci sono praticamente due innovazioni fondamentali. Uno considera la pavimentazione delle strade, il secondo considera la costruzione di acquedotti. Quanto allora alla pavimentazione delle strade, si hanno delle notizie sulla pavimentazione dal XIII secolo in poi, e le notizie aumentano con il XIV-XV secolo in poi. E è dalla fine del XIV secolo che le autorità cittadine cominciano di occuparsene sistematicamente. Ci sono delle testimonianze di Berna, Zurigo, Augusta, Basilea e altri, che tralascio perché sarebbe anche troppo. E poi si ha una notizia di Monaco di Baviera, Die Monano, die ich immer noch sentito, ihre Notiz von München über die, Straßenbepflasterung 1395. Allora, del tardo 300 del 1395, questa notizia che si è speso delle spese generali della città di Monaco il 30% per la pavimentazione delle strade. Perfino delle cittadine più piccole come Villingen, che credo che in Italia è poco conosciuta o affatto conosciuta, nella Foresta Nera, ha le strade pavimentate. Le strade pavimentate con ciottole. E questa testimonianza è dovuta alla notizia di un ambasciatore veneziano che vede addirittura la particolarità della città tedesca di avere le strade pavimentate con ciottole, cioè uno dei criteri distintivi delle città tedesche è avere questa pavimentazione. A parte poi le strade e la pavimentazione, un altro aspetto molto importante per l'ambiente cittadino che si viene formando in questo periodo del tardo medioevo è la nettezza urbana. La nettezza urbana, ci sono a Norimberga, a Strasburgo e tante città, delle cariche pubbliche cittadine adette alla nettezza urbana, e questo alla fine del XIV, inizio del XV secolo. C'è una opinione generale che si legge qui nel riassunto del professor Dirma e che comincia addirittura il suo riassunto con questa osservazione, che le città medievali fossero molto sporche. E ci sono però anche delle opinioni contrastanti che sottolineano l'estrema pulizia delle città. Allora, che cosa è vero? La nettezza urbana. Una delle ragioni fondamentali che possono contribuire all'aspetto prevalente per la sporcizia è l'allevamento dei maiali nelle città e anche in Italia stessa, no? I maiali che chiaramente sporcono e che ai contemporanei, come si vedono dalle fonti narrative, danno chiaramente fastidio, ma siccome sono una grande risorsa per l'alimentazione, non si può fare a meno di tenere maiali nelle città, almeno fino all'inizio del periodo moderno. Si è fatto una cosa in una città che adesso non ho qui sotto occhio, che si è vietato di tenere i maiali nel centro città e di limitarsi di fare pascolare questi animali all'esterno lungo le insomma. E questa ordinanza cittadina ha avuto chiaramente successo, perché poi si trovano al centro solo 13 persone che tengono maiali, invece all'esterno mi sembra 60. E le fognature, ci sono le fognature scoperte, aperte, e ci sono le fognature sotterranee. Ma bisogna qui anche fare una distinzione per il prodotto che viene condotto nelle singole fognature. Cioè quelli dei pozzi neri, attraverso le fognature coperte, sotterranee, e semplicemente acque e altri prodotti, diciamo, come? Altri liquami, grazie, attraverso le fognature scoperte. Allora, anche qui questo quadro un po' oppressivo che si ha della sporcizia non corrisponde tanto alla realtà, secondo questo. Ci sono poi degli interessi sia da parte delle autorità cittadine, sia gli interessi da parte di cittadini privati per regolare il sistema delle coniature. E abbiamo delle notizie, grazie ai libri contabili di Patrizi, Norimberghese, Tuca e Behaim, che hanno che hanno provveduto alla pulizia della coniatura del Pozzo Nero, personale che ci viene anche dato la capacità di questo pozzo in 30 metri cubici, specialisti dirà qualche cosa quanto è grande, e allora loro per la pulizia di questi pozzi neri pagano tanto quanto corrisponde al 40% dell'entrata annuale di un maestro edile dello stesso periodo. Si vede che chi si poteva permettere questa coniatura privata doveva anche avere dei grandi mezzi, non solo per la costruzione del mezzo, ma anche per la manutenzione. Però ci sono anche altre possibilità di regolamento, ci sono per esempio dei cittadini vicini che hanno acquistato un pezzo di terra nella città per condurre ognuno le proprie coniature su questo pezzo di terra. Ci sono poi altre possibilità, che si ha la toiletta, il water, non in casa ma al di fuori sopra degli avanzi delle stalle, insomma, credo di aver abbastanza esaurito questo tema delle fognature, e oggi si parla dell'inquinamento anche tramite rumori. Anche questa presenza dei rumori era un fattore ben sentito dai contemporanei, e una delle ragioni per le quali le industrie, se possiamo dire così, le industrie rumorose venivano concentrate in un quartiere della città soltanto. E soprattutto è stato nominato qui, ma credo che non abbia solo a che fare con il rumore, ma anche con l'odore, l'industria tessile, i conciatori di pelli. Poi dopo le strade, le terze urbane, un altro grave problema che si fa sentire è il rifornimento con l'acqua potabile. E ci sono delle unità familiari, non so se si può dire popolari, per semplicità, sì, popolari, che avevano dei propri fonti alimentati dalle falde d'acqua sotterranea. Per esempio a Norimberga sempre i Behaim e i Tuca ce l'avevano, e a Monaco nel XV secolo, in una delle strade del centro città, una delle strade più eleganti, più del 50% delle case avevano questo rifornimento, cioè avevano queste fonti d'acqua potabili privati. Ma ci sono anche le autorità cittadine che pensano all'istituzione di fonti con acqua potabile per l'uso pubblico. Di solito si trovano all'interno delle città, nelle parti centrali della città, e molto meno ai limiti della città. E abbiamo a Norimberga, io non ho sentito la data, comunque siamo sempre qui 300-400, a Norimberga 120 fonti pubblici per 30.000 abitanti. Allora. Poi col passare del tempo aumenta anche la tendenza di costruire da parte delle autorità pubbliche delle fonti rappresentative con monumenti, eccetera. Oltre alle fonti, si inizia anche la costruzione di acquedotti. E abbiamo notizie di Basilea che nel XIII secolo si trovava un unico acquedotto a Basilea, mentre a metà del XV secolo sono già 60. Allora un grande aumento di questi acquedotti in questo periodo. Sono i rubinetti dell'acqua. No, sono i pozzi. No, questi acqua potabile, sì. Pozzi si chiamano? No, acquedotti, ecco, mi spiego subito perché vado avanti nella relazione. Vengono condotti in tubi di legno, l'acqua viene condotta in tubi di legno e questo materiale causa poi anche pericoli per infezioni. Allora il grave pericolo che era sempre presente per le persone con l'acqua potabile era proprio questo. Poi anche le case private cominciavano a farsi mettere i propri acquedotti di legno, sempre i tubi di legno, e come simbolo di Stato, anche non solo per comodità, ma anche uno dei simboli di Stato. L'oratore poi ha aggiunto una cosa che prescinde dalla praticità di queste imprese sanitarie, si può dire così, ma che fa riferimento alla Venezia, si direbbe al Locus Amenus, no, della città. Allora gli abitanti lo sentivano chiaramente contemporanei e in descrizioni sulle città vengono sempre elencate anche le bellezze, per esempio degli Spava, Felice Patri, che conosciamo molto bene, no, di Ulm, parla delle strade larghe e luminose della sua città nativa, dell'aria buona, delle canalizzazioni di acqua, eccetera. Allora questo è un topos, quasi diventato un topos, tema di specie delle città. E Felix Faber sempre parla anche di una certa gerarchizzazione della città dal punto di vista materiale e dal punto di vista degli insediamenti, perché secondo lui i patrizi dovrebbero abitare al centro e le industrie nocive all'esterno, e purtroppo dice questo Ulm non è perfettamente realizzato. Però tutti questi interventi si rispecchiano poi sul valore anche dei palazzi, delle case, non solo che le palazze centrali, perché situate centralmente, o perché di bella facciata, ma anche perché avevano certi impianti, questi impianti nuovi, che non avevano tutte le case, che avevano un prezzo molto superiore a altre case Io non do qui mai cifre perché poi altre cifre si vedranno nei bambini adesso. Allora questo sarebbe la, in poche parole la prima parte, la parte sull'ambiente della città d'arte medievale e poi verrei adesso alla seconda parte sulle entrate della popolazione. E, qui si parla delle fonti che abbiamo a disposizione per l'elaborazione statistica che sono molto rare, cioè praticamente si tratta soltanto di libri delle imposte. Ma questi libri delle imposte danno una risposta solo parziale sul patrimonio delle singole famiglie, in quanto considerano solo il patrimonio immobile, cioè quello imponibile per questa specie di imposte. Allora non la risposta sulle possibilità vere delle singole famiglie. Chiedo scusa un attimo. Sì, poi vengono fatti alcuni esempi qui sulle entrate differenziate che non risultano da questi libri delle imposte, queste entrate differenziate che sono molto poco note per i patrizi, per esempio non risulta da fondi immobili quali entrate avessero. Dai mercanti sono noti solo in alcuni casi, in quanto uno dei grandi mercanti Remke di Augusta ha entrate annue di 5.000 fiorini delle mercanzie e da diverse imprese commerciali finanziarie. Un medio mercante Zin, sempre di Augusta, credo, sì, 200 invece, e un altro gruppo di persone sulle quali entrate sappiamo molto poco sono i liberi professionisti. I professionisti, e ciò non ci serve nemmeno molto. Quel poco che sappiamo sulle entrate degli addetti ai servizi cittadini, perché non considerano tutte le entrate, cioè tutte le parti, hanno un fisso, una paga fissa, ma prendono anche, sembra, mance, altre cose che qui non risultano, allora anche qui non vediamo molto chiaro. Poi un'altra categoria, andiamo ovviamente sempre più in basso, il personale di servizio e il personale di servizio e gli artigiani, non maestri, eccetera, che vivono nella famiglia del maestro o nella famiglia in cui sono impiegati, vengono pagati con una parte soltanto in denaro, l'altra parte ovviamente con il vitto e alloggio, allora anche questo non è molto esplicito. Qui siamo di una specie di lavoratori che siamo abbastanza ben informati, sono quelli del settore edile. Noi abbiamo le cifre sulle paghe giornaliere e Birmai ha fatto il conto quanti giorni all'anno lavorassero, levando tutti i giorni di festa eccetera, ed è arrivato a una certa cifra. Si è posto il problema se qui ci sono differenziazioni stagionali, ma ha trovato che in questo settore, come sarebbero in altri dell'agricoltura per esempio, qui non sono differenziazioni stagionali, si lavora lo stesso, e allora sarebbe l'unica categoria per la quale si potrebbe raggiungere con una certa approssimità le entrate annue, sì, le loro entrate annue. Però Dürrmayr dice subito di stare attenti, perché questo è un settore che non è rappresentativo per altri settori. Questa è la seconda parte, lo dico sempre per chiarezza, siccome sono tante notizie una dopo l'altra, dico per chiarezza del concetto. Adesso è la terza parte sul consumo, perché anche i cittadini meno abbienti avessero un appezzamento di terra e coltivassero qualcosa in proprio, non erano autarchi, ma erano dipendenti dal mercato. Questo si vede dalle molte intervenzioni da parte delle autorità cittadine sul regolamento del mercato. Era richiesto, e mi sembra che questa è una differenza molto, molto grande per questo periodo con le città italiane, perché qui è richiesto dalle autorità cittadine solo nei periodi di pericoli, cioè nei periodi di crisi prevedibili, cioè guerre, di fare delle provviste a delle singole famiglie. A me personalmente risulta che Piacenza, ne abbiamo parlato ieri così tra noi, già nel XII secolo pensava la città a queste provviste. Invece qui nel tardo medioevo in Germania ognuno doveva pensare per sé e doveva fare delle provviste per 1-2 anni, poi di più non sarebbe nemmeno possibile per problemi di conservazione. Ma dalle cifre che abbiamo delle entrate e dalle imposte degli abitanti delle città, noi vediamo che circa la metà della popolazione non avesse delle entrate che gli permettessero di fare delle promesse, cioè circa la metà della popolazione non poteva prevedere per il futuro dei tempi peggiori, e era naturalmente molto più esposto ai periodi di crisi. Dopo di questo il relatore ha fatto riferimento di guardare qui la cartina che lui ha aggiunto per i valori per Strasburgo e Basilea sulle provviste di frumento, qui sulla prima pagina, e dalle cifre in cui possesso sappiamo, vediamo però che non abbiamo solo a che fare con delle provviste per periodi di crisi, ma anche con provviste per scopi speculativi. Infatti ci sono pochi patrizi che hanno delle rendite fondiarie in frumento e vino, soprattutto tali che le risorse che immagazzinano nella città non possono considerarsi provviste per periodo di guerra, ma chiaramente con scopo speculativo. Quanto ai simboli di Stato, i consumi di lusso, il vestiario, le feste, le spese per la tavola di cui noi leggiamo e che con facile interpretazione, interpretazione superficiale può dare un quadro di sbagliato del tardo medioevo come di un'epoca di spreco, di grande consumo, e Dürrmayr la città in tedesco io non so rendere equamente perché mangiare per animali e essere cristiani in italiano lo stesso per tedeschi no, allora rende solo in tedesco. Allora questo abbiamo un medioevo così che spreca e che mangia e che dà feste e come si potrebbe pensare poi del resto anche della legislazione sontuaria, no? Per esempio lei non l'ha detto ma pensare. E dice questo punto lascia per il momento non risposto, ma dice come simbolo di Stato non esistono solo questi aspetti, ma si aggiungono altri aspetti basati sulla qualità alimentare, sulla qualità del genere alimentare che viene consumato e dice troppo poco considerato, ma mi sembra in Italia invece sì, c'è l'uso del pane bianco, eccetera. E ci sono dei, prego, del pane bianco e in confronto al pane meno macinato anche, no? E pane di miscela, pane di miscela. Sì, pane di miscela. Pane miscela. No, no, è fatto di altre farine. Sì, questa differenziazione sociale secondo criteri di qualità alimentare si vede molto bene in ordinamenti di approvvigionamento per gli ospedali che guardano chiaramente diverse categorie delle persone che ricevono del pane diverso, del vino diverso. Ma non l'uomo non vive solo del pane e del vino, come stesso, no? Si aggiungono altri consumi e si aggiungono spezie, pesce, volatili, cioè per il consumo più raffinato. Il potere d'acquisto delle paghe giornaliere, allora, permette questo lusso, permette questo investimento, il potere dell'acquisto è forte o no? E sulla base delle cifre dell'edilizia sembrerebbe che i guadagni avessero un forte potere d'acquisto, ma bisogna vedere, dice Birmaia, da una parte che la base delle nostre considerazioni è il pagamento giornaliero, allora bisogna considerare che non tutti i giorni lavorano, poi non abbiamo considerato le imposte e dall'altra parte bisogna vedere che i prezzi che abbiamo che sono del frumento non sono il prezzo del prodotto che in definitiva viene consumato, cioè non il prezzo del pane. E poi bisogna anche tenere conto quanto rende il frumento, che rende molto poco per la farina, no? Viene fuori molto, molto relativamente molto poca farina, allora con queste considerazioni il potere d'acquisto non sembra più così alto come da quelle cifre lorde direi iniziali. L'investimento delle paghe in beni di consumo e in imposte sui generi alimentari fondamentali sono poi contemplati qui nella cartina della seconda pagina del riassunto, sul quale come prima non parlo. E io dovrei vedere. Avrei praticamente finito. Ah sì, poi una critica ancora a delle fonti che noi abbiamo. Le spese, cioè gli investimenti che, no, le spese che vengono date per certi per vestiari e per viveri, eccetera, di solito sono delle spese eccezionali e non giornalieri, in quanto vengono riferiti per occasioni eccezionali come per matrimoni, feste, eccetera. Allora non bisogna paragonare queste spese per queste occasioni eccezionali con le spese giornaliere, e per di più le spese per il vestiario di lusso come abbigliamento di matrimonio, eccetera, non è solo un consumo, ma è anche un investimento, in quanto questi pezzi di vestiario vengono dati anche in eredità, allora non vengono consumati. E infine poi l'oratore ha dato alcune testimonianze contemporanee sulle spese di mantenimento. Io vorrei ricordare, ho preso solo questa grandezza qui, e vorrei ricordare questo medio mercante Zin di Augusta, e lui dopo aver speso tutto quanto per il mantenimento della propria famiglia, a lui resta il 50% per risparmiare, per investire, eccetera. Cioè lui ne consuma il 50%. Io non avrei più altro da aggiungere, credo che poi il professor Dielmayr approfondirà tutte le cose che saranno richieste. Herr Schulz. Ja. In Fortsetzung älterer Diskussion, die Herr Dürrmayr und ich bereits geführt haben, darf ich vielleicht daran anknüpfen und zwei kleine Bemerkungen zu den letzten Ausführungen von Herrn Dürrmayr tun. Sie werden sicherlich alle, wenn Sie in einer spätmittelalterlichen Stadt sich umgeschaut haben, die Kornhäuser kennen, die häufig erst im 15. Jahrhundert entstanden sind. Und deren Funktion ist sicherlich auch zur militärischen Sicherheit, zur Versorgung in Krisen und Kriegsfällen gegeben. Aber sie sind auch nicht zuletzt im Zusammenhang von Hungersnöten entstanden, oder man hat den Bau in dieser Phase 1438 folgende zum Beispiel besonders beschlossen. Diese Kornhäuser hatten also durchaus auch die Funktion der Versorgungshilfen in krisenhaften Gestaltung des Preises, der Unterstützung, der Fürsorge, der Preisintervention, um den Getreidepreis nicht zu hoch gehen zu lassen. Deshalb, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Herr Dürrmayr angesprochen hat, würde ich die Alternative nicht so setzen, ob nämlich die mangelnde Vorratshaltung in mittleren und einfachen Bürgerhaushalten auf eine sehr große Armut oder aber eine Leichtfertigkeit in der Lebenshaltung schließen lasse, stellen, sondern auch zu Bedenken geben, dass diese Leute doch mehr mit der Möglichkeit gerechnet haben, in kritischen Situationen dann auch eine gewisse Unterstützung zu erfahren, also die Stadt als Sozialfürsorgeinstitution bis zu einem bescheidenen und begrenzten Umfang. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, inwieweit man von Jahresgehältern auf Versorgungs- und Lebensgewohnheiten umrechnen kann. Herr Dürrmayr hat selbst einen anderen Bereich angesprochen, nämlich die Versorgungsregelungen in den Spitälern, Gründenverträge, die nun genauere Angaben darüber enthalten, wie die Mahlzeiten im Einzelnen zu gestalten sind, welcher Anteil auch von Wein und Fleisch bei der täglichen Nahrung zu reichen wäre. Deshalb erinnere ich jetzt an eine andere, an eine zweite parallele Quellengruppe, die auf den gewerblichen Bereich verweist, nämlich die Lohntarife, die gestaffelt so angelegt sind, dass sie einerseits einen Gesamttageslohnpreis in Bargeld enthalten oder aber, das ist die Regel in oberrheinischen Städten, eine gemischte Entlohnung, ein Teil in Barlohn, ein Teil in Versorgung während der Arbeitszeit. Diese Regelungen der Beköstigung während der Arbeitszeit enthalten sehr genaue Angaben darüber, in welchem Umfang Bauarbeiter beispielsweise während der Arbeitszeit beköstigt worden sind und wie hoch der Anteil am Gesamtlohn gewesen ist. Ich nenne Zahlen. In Basel beispielsweise ist eine sehr schöne runde Zahl, 40 Pfennige Tageslohn in bar, 20 Pfennige werden für Beköstigung gerechnet, 60 Pfennige insgesamt. Diese 20 Pfennige für die Beköstigung umfassen drei Mahlzeiten, zwei volle Mahlzeiten und in der Regel zwei Maß Wein nach 1,5 Liter. Das sind natürlich nun auch Faktoren, die man dann vergleichend mit berücksichtigen kann und vielleicht kann Herr Sohnmeier uns dazu noch seine Meinung mitteilen. Il professor Schulz ha fatto due domande. Una con il cerno dei magazzini di grano che si trovano ancora in alcune città tedesche che lì sono ricordati non prima del XV secolo. Questi sono magazzini che sono stati costruiti in seguito da esperienze provenienti da carestie, di guerre, e come aiuti di distribuzione in periodo di crisi per fomentare e per evitare la fomentazione dei prezzi, dice. E la sua domanda è allora se la mancanza dell'approvvigionamento da parte di certe famiglie meno abbienti possa avere un'altra ragione, cioè che queste famiglie si affidavano all'istituzione sociale della città che in un certo momento c'era una città che aveva dei problemi, delle risorse alle quali potevano attingere loro senza farsi approvvigionarsi loro stessi. La seconda domanda mette in dubbio un po' la possibilità di trasformare le entrate annue sulle capacità di manutenzione delle famiglie. Il professor Schulz felicità dell'Altoreno, cioè Altoreno si intende sempre con Reno meridionale, no? L'Altoreno, cioè per esempio per Basilea, ha delle fonti diverse che sono delle tariffe di paga giornaliera per determinate categorie di operai e questo sistema di paga è un sistema misto in quanto consiste da una somma giornaliera in denaro e dall'altra parte da vitto durante il periodo di lavoro. Lui ha dato delle cifre per come si distribuiscono queste paghe e comunque queste paghe quanto non alla parte del denaro ma alla parte del vitto considerano tre tranche giornalieri con una determinata quantità di vino. Wie sich das Verhältnis der Beköstigung während der Arbeitszeit zu den Überlegungen der Lebenshaltungskosten. E voleva sapere come che relazione ha l'approvvigionamento di questi operai durante il periodo del lavoro con i costi della manutenzione generale. Es ist richtig, dass es im 15. Jahrhundert in den deutschen Städten zunehmend den Bau von Getreidespeichern, von Kornhäusern gibt, in denen zum Teil auch in Zahlen fassbar sehr umfangreiche Vorräte gehalten worden sind, die in Notzeiten, auch dafür liegt Überlieferung in Zahlen vor, an diejenigen Teile der Bevölkerung ausgegeben worden sind, die selber kein Getreide gehabt haben, beziehungsweise es zu den hohen Marktpreisen in Krisenzeiten nicht haben kaufen können. Diese Unterstützung oder Unterstützungsbedürftigkeit war aber, soweit ich das sehe, ziemlich durchwegs sozial, wenn nicht deklassierend, dann doch zumindest nachteilig. Nicht Nürnberg im 15. Jahrhundert, späten 15. Jahrhundert, gibt so Berechtigungsmarken für diejenigen aus, die berechtigt sind, dieses verbilligte Getreide zu beziehen. Und das sind nach der Definition der Zeit Tagelöhner, Gesindel und arme Handwerker, Gesinde und arme Handwerker. Ich glaube schon, dass sich ein Teil der Bevölkerung auf diese städtische Vorsorge verlassen hat, aber wohl verlassen musste, weil es ihnen nicht möglich war, die eigenen Vorräte zu halten. Und ich habe die Verschwendungssucht als mögliche Erklärung dafür angeführt, weil sie in der Literatur angeführt wird, aber meine Argumentation war wohl eindeutig in die andere Richtung. Zu der Frage nach den Gesamtkosten, sei es nur der Ernährung oder des Lebensunterhaltes überhaupt, stehen wir vor dem Problem, dass uns, wie ich ja kurz angedeutet habe, eine geschlossene oder auch nur authentische zeitgenössische Überlieferung fast fehlt. Das heißt, man muss von hypothetischen Berechnungen, von Modellberechnungen ausgehen, und da stehen nun in der Tat sehr viele Ansatzmöglichkeiten zur Verfügung. Ich habe hier nur eine Beispielsmöglichkeit vorgeführt, nämlich die Gegenüberstellung von teils nachweisbaren, teils hypothetischen Jahreseinkommen und den Kosten bestimmter Verbrauchsmengen, sei es nun Wein oder Brotkleider, das habe ich mit Zahlen nicht weiter ausgeführt, das könnte man aber leicht. Die Tatsache, dass es Löhne gegeben hat, die zusammengesetzt waren aus Verpflegung einerseits und Bargeld andererseits, gibt natürlich eine weitere Berechnungsmöglichkeit für den Kostenanteil der Ernährung, nur stellt zumindest mich der Prozentanteil vor erhebliche Probleme. Sie haben Basel erwähnt, wo also von 60 Pfennig Lohn insgesamt 20 Pfennig, das wären also 33% für Verpflegung gegeben werden. Nach anderen Lohntaxen steigt dieser Anteil der Verpflegungskosten bis zu 50% des Lohnes. Das würde bedeuten, Herr Elze, Sie müssen entschuldigen, wenn ich das gefragt werde, muss ich jetzt ein bisschen in Berechnungsmöglichkeiten gehen. Diesen Lohn bezieht ein einzelner Handwerker günstigstenfalls an 265 Tagen des Jahres. An den übrigen 100 Tagen des Jahres muss er seinen Lebensunterhalt von dem Bargeldanteil bestreiten. Damit kommen Sie, wenn Sie das umrechnen, ich habe also gerade keinen Taschenrechner da und die Zahlen nicht so genau im Kopf, kommen Sie dazu, dass nach diesen Lohntarifen die Verköstigung, vorausgesetzt, sie wird jeden Tag genauso vorgenommen wie an einem Arbeitstag, bis zu 70% des Lohneinkommens eines einzelnen Handwerkers ausmacht. Und das würde bedeuten, dass diese ganzen auf Tagelöhne angewiesenen Leute völlig außerstande waren, eine Familie zu gründen, denn dann, wenn man für eine Person allein 50% und mehr für die Ernährung ausgeben muss, dann reicht es für die anderen Familienmitglieder nicht. Das heißt, Entweder müssen wir durchwegs davon ausgehen, dass in jeder Familie, die auf Lohnarbeit angewiesen war, mehr als ein Familienmitglied in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat. Dass das möglich war, dafür gibt es zahlreiche Einzelbeispiele. Ob man es als Norm unterstellen kann, wäre ich skeptisch. Und die andere Erklärungsmöglichkeit ist die, dass Teile dieser, Sie haben auf die zwei Maß Wein, das sind bei Basel, wenn ich mich recht erinnere, fast 3 Liter in metrische Maße umgerechnet Wein, dieses hohe Verpflegungsdeputat, dass das eben nicht ganz an der Arbeitsstelle vertrunken worden ist, sondern mitgenommen wurde. Und damit gerät man also in den Bereich weiterer Hypothesen. Das heißt also, ich sehe den Berechnungsansatz sehr wohl und ich halte es auch für einen nützlichen Hinweis, gehört zu den vielen Sachen, die ich wieder rausgeworfen habe. Nur, sagen wir mal, Ergebnisse, die den Vorzug hätten, entscheidend präziser und klarer zu sein, als die, die ich hier zu berechnen versucht habe, die Möglichkeit sehe ich nicht. Allora, quanto al primo punto sull'approvvigionamento delle famiglie senza proprie risorse da parte dai magazzini di grano cittadini, sì, questo è una possibilità di essere approvvigionato nel periodo difficile, però dice il professor Dillmayr, questo è anche declassante per lo stato sociale in cui si trovano. Infatti per Norimberga viene detto che attingono a tali magazzini i poveri, gli artigiani poveri e poi tutta una categoria che io non saprei come qualificare, ma che nelle fonti italiane si chiamano ribaldi, eccetera, no? Non so come classificare quella gente, non so come si chiamano. È comunque socialmente molto, molto basso. E allora attingere a questi magazzini è praticamente un segno di far parte di questo strato bassissimo della società. Quanto al secondo punto, questa fonte indicata dal professor Schulz è certamente una fonte che dà altre possibilità, ulteriori possibilità di interpretazione, però bisogna considerare, dice il professor Dillmayr, di queste cifre che sono state dette per Basilea, cioè di un guadagno giornaliero di 60 denari, 40 denari in liquidi e 20 denari in 3 franci, e che questo è solo per i giorni di lavoro e siccome si lavora circa 2/3 di giorni annui soltanto, allora per il resto non conta e il lavoratore deve mantenersi da sé in questi giorni e così la quota si abbassa moltissimo del guadagno. Quanto alla quantità di vino che veniva dato al giorno, sono circa 3 litri di vino giornalieri e il professor Dillmayr dice che non crede che venivano consumati in loco, ma parzialmente portati via anche. Allora, poi penserebbe che in una famiglia che non consiste solo da una persona, ma che consiste da più persone, deve essere almeno, deve avere almeno il lavoro più di una persona per poter acquistare, per poter sostenere la vita sulla base di questa cifra. Non è possibile che una sola persona che abbia queste entrate possa mantenere una famiglia di più testi. Dankeschön. Ich habe Wortmeldungen von Fräulein Bocchi und Herrn Haferkamp. Ecco, io vorrei tornare sul problema, della prima domanda relativa ai ricorrimenti annonali, che è un tema del quale già avevamo parlato ieri con il professor Haverkamp e poi è mancato il tempo per tornare sulla discussione. Ed è un tema, io credo, di un certo interesse, perché io naturalmente conosco le situazioni di alcune città italiane e non riesco a individuare bene, e su questo punto chiedo spiegazioni, quali sono i meccanismi del rifornimento annonario delle città tedesche. Perché fin tanto che si parla di piccoli centri, di piccole città, naturalmente il rifornimento, cioè il grano soprattutto, è un problema che si risolve in maniera molto spesso personale, in maniera privata, quindi questo problema direi che lasciamo da parte. Però nelle grandi città, perché ha parlato il professor Dittmeier di città con più di 30.000 abitanti, quindi si tratta di luoghi importanti dal punto di vista numerico, si tratta di città in cui è presente un ceto sociale urbano con scarsi mezzi, con scarsa capacità di provvedere, come abbiamo sentito anche ora, cioè basse paghe, poche possibilità. Quindi naturalmente dobbiamo pensare, come ci diceva, che si riforniva in un mercato. Ora, questo mercato come veniva alimentato? Attraverso mercanti che provvedevano con contrattazione privata, cioè mercanti che dal territorio portano i grani in città e qui vengono distribuiti nel mercato, acquistati e distribuiti nel mercato. E allora naturalmente in questo caso io devo fare un'altra domanda che si ricongiunge alla relazione di ieri. Se le città tedesche non hanno un territorio dipendente, questi rifornimenti annonari sono sempre garantiti oppure no? Cioè, se non c'è un controllo politico diretto sul territorio da cui si possono prendere i rifornimenti annonari, è possibile che sia garantito sempre il rifornimento annonario? Oppure nei momenti di crisi soprattutto dovuta a cattivi raccolti, non solamente alle guerre, ma anche in cui non ci sia produzione di grani, quando i grani devono essere cercati altrove, chi provvede a trovare questi rifornimenti? E ancora di nuovo, nei granai di cui abbiamo parlato ora, questi granai cittadini, il grano viene accumulato e poi distribuito dall'amministrazione pubblica oppure si tratta sempre di una trattativa privata? E quando il grano viene distribuito, se è così, perché io ho presente in questo momento le città italiane, ho presente in momenti il controllo formidabile che veniva fatto su questo punto, per esempio a Bologna, in maniera molto larga, ma anche a Firenze nei momenti di crisi, anche se con maglie un po' più larghe, lasciavano più spazio alla contrattazione privata. Quindi veniva il pane, veniva offerto a prezzo politico alla cittadinanza oppure era sempre lasciato alla libera contrattazione, e quindi naturalmente con scapito di quei ceti meno abbienti che avevano così scarse possibilità e risorse. Frau Focki geht noch einmal auf die Getreideversorgung ein, und zwar vor allen Dingen bei den großen Städten. Sie möchte gerne wissen, wenn schon die deutschen Städte kein Territorium haben, also keinen Contador, wo kommt das Getreide her? Wer bringt es auf den Markt, auf dem es von den Leuten gekauft werden muss? Und wer vor allen Dingen garantiert für Getreideversorgung in Normalzeiten, was geschieht in Krisenzeiten, also bei Misswuchs, Missernten und so weiter, wer sorgt dafür, dass trotzdem Getreide in die Stadt kommt. Das ist also das eine, die Modalitäten der Getreideversorgung in einer Stadt ohne Territorium, die also gerade dadurch, durch den Mangel des Territoriums, sich von den italienischen Städten unterscheidet. Das zweite ist die Frage nach dem Kornhaus. Wer speichert das Getreide im Kornhaus und was geschieht mit dem dort gespeicherten Getreide? Wird das privat verkauft, also von Kaufleuten, oder wird es öffentlich im Namen der Stadt, im Auftrag der Stadt verkauft? Gibt es Preiskontrollen? Es gibt, wie sie sagt, in Bologna besonders streng, aber auch in Florenz und anderwärts solche Preiskontrollen. Gibt es einen politischen Preis in Notzeiten für diese Art Getreide, für dieses Getreide? Punktum, das war's. Jetzt mit der Antwort. Io rispondo in tedesco per non maltrattare questa bella lingua. Es ist ein Phänomen, das nicht von mir, sondern von bedeutenderen Stadthistorikern beobachtet worden ist, dass der wirtschaftliche Einflussbereich der großen deutschen Städte wesentlich größer ist als ihr unmittelbarer politischer Machtbereich. Es ist eine gezielte, beabsichtigte Politik der großen deutschen, vor allem Reichsstädte, das sie umgebende Land wirtschaftlich zu beherrschen, unabhängig von den, von der politischen Herrschaft. Das ist das eine. Das zweite, die Städte, die großen Städte haben verhältnismäßig früh schon eine sehr zielbewusste Getreidemarktpolitik betrieben. Das Getreidegeschäft, der Getreidehandel in den deutschen Städten ist durchwegs kein freier Markt, sondern ein kontrollierter Markt. Ich würde nicht sagen staatlicher Markt, das wäre terminologisch für diese Zeit problematisch, aber ein kontrollierter Markt mit Reglementierungen, die die private Spekulation und preistreibende Maßnahmen nach Möglichkeit ausschalten sollte. Das wird im 14. Jahrhundert deutlich greifbar, setzt aber sicher schon früher ein. Zu diesen Mitteln, die Getreideversorgung zu sichern, gehört es nach Möglichkeit, die privaten Geschäftsabschlüsse außerhalb der Stadt zu verbieten. Das heißt, man versucht nach Möglichkeit, die Anbieter auf den städtischen Markt zu zwingen, weil sie anderswo keine Geschäfte abschließen können. Wir sind hier weitgehend auf die Verordnungen und Vorschriften angewiesen. Dass da manches umgangen worden ist in der Praxis des Alltags, ist eine andere Frage. Lieferanten des Getreidemarktes waren einmal die größeren Bauern und dann vor allem die größeren Grundherrschaften. Man kennt das etwa aus den Abrechnungen einer in der Nähe von Ulm gelegenen Grafschaft Hohenberg, wo sehr große Getreidemengen auf den städtischen Markt kommen. Man kennt das auch vom Bodenseegebiet, wo ortsansässige Adlige die Erträgnisse ihrer Grundherrschaft an Getreide, also vor allem auch die Zehntabgaben, auf dem städtischen Markt verkauft haben. Das hat in normalen Jahren mit einer ausreichenden Ernte zweifellos gut funktioniert. Das sind die Jahre, in denen eben die Kurve für den Getreidepreis sehr tief fällt, Jahre mit guter Ernte und einem ausgesprochenen Überschussangebot auf dem städtischen Markt. In ausgesprochenen Krisenzeiten kann in den spätmittelalterlichen deutschen Städten niemand, weder private Spekulation noch öffentliche Vorsorgemaßnahmen, die Getreideversorgung wirklich sicherstellen. Das hat auch die französische Forschung für die französischen Städte festgestellt. Man versucht in den ausgesprochenen Misserntejahren, etwa zu Beginn des 14. Jahrhunderts oder um 1435/38, von Seiten der Stadt aus das Getreide zu holen, wo es eben noch gibt, mit sehr hohen Kosten. Die oberdeutschen Städte Nürnberg, Augsburg, Regensburg auch kaufen etwa in der Krise der 1436er Jahre in Wien große Getreidemengen ein. Der Transport bei den spätmittelalterlichen Transportverhältnissen ist natürlich sehr teuer. Dieses Getreide wird zu einem subventionierten Preis, zu einem politischen Preis in den Städten an die Bevölkerung abgegeben. Dieser Preis liegt immer noch über einem Vielfachen des normalen Durchschnittspreises, aber er liegt unterhalb den gleichzeitigen Preisspitzen, die es auf dem freien Markt gegeben hat. Was die städtischen Getreidehäuser angeht, muss man zwischen zwei Institutionen unterscheiden. Das eine sind die Kornhäuser, die eigentlich nichts anderes sind als eine Clearingstelle für den Kornhandel. Das heißt, dort werden die Geschäfte abgeschlossen, dort können auch Privatleute unter bestimmten Auflagen ihre Vorräte einlagern, und dann die eigentlichen städtischen Getreidespeicher, von denen zuvor die Rede war, die Herr Schulz angesprochen hat. Das sind nun durchwegs Getreidespeicher, in denen städtisches Getreide lagert, und dieses städtische Getreide wird in normalen Jahren für den Bedarf der Stadt, also etwa die Pferde, die jede Stadt ja in großer Zahl hält, und anderes verwendet. Und aus diesen Getreidevorräten wird in Krisenzeiten an die Bevölkerung, und zwar meistens an einen beschränkten, begrenzten Kreis der Bevölkerung, also an diejenigen, die darauf angewiesen sind, zu einem billigeren Preis, nicht umsonst, das sind keine römischen Getreidespenden der Antike, sondern das Getreide wird verbilligt ausgeteilt. Was wir überhaupt nicht angesprochen haben, ich erwähne es nur kurz, ist, dass es neben diesen städtischen Getreidespeichern natürlich auch andere Getreidebesitzer in der Stadt gegeben hat. Diese Patrizier mit größeren Vorräten habe ich erwähnt. Dann gibt es natürlich die Klöster, vor allem Klöster und Kirchen, die aufgrund ihres Grundbesitzes außerhalb der Stadt Getreide in größeren Mengen gelagert haben und die natürlich in Krisenjahren mit den hohen Preisen damit sehr gute Geschäfte gemacht haben. Sulla modalità dell'approvvigionamento. Ah sì, il professor Birmaia dice non bisogna equiparare l'influenza che le grandi città, l'influenza politica giurisdizionale che le grandi città hanno sul territorio circostante e quella dell'influenza economica, perché l'influenza economica da parte delle città sul territorio è molto maggiore di quello che non si pensa e molto maggiore dell'influenza politica. Già presto hanno cercato di far sentire questo loro peso economico sul territorio. E quanto agli approvvigionamenti, cioè le grandi città si sono già presto occupati, parte di una politica anonaria, presto è stato domandato quando, e dice Birmaia che noi abbiamo delle notizie dal XIV secolo, ma presumibilmente già prima. E non si tratta di un mercato libero, ma di un mercato controllato, reglementato, che vuole eliminare speculazioni di ogni sorta, che determina il prezzo. Sie vieta anche contrattazioni private al di fuori delle città, in campagna, ma come si vede sempre dalla ripetizione di questi ordinamenti si è trovato modo di evitare i divieti, insomma. Chi sono le persone che portano al mercato cittadino le risorse? Sono da una parte, adesso mi trovo di nuovo in imbarazzo come tradurre, i grandi di Kostenbauern, non so se io cittadini o come tradurre, e i proprietari, no, queste sono due categorie, ha detto i grandi contadini, ma produttori. Produttori e le proprietà fondiarie grandi, e sono soprattutto ecclesiastiche, per esempio quelli che portano poi le entrate delle decime al mercato cittadino, e questo riguarda gli anni normali e gli anni buoni. In anni cattivo nessuna autorità cittadino può provvedere abbastanza per l'approvvigionamento della città, ma si cerca di acquistare dovunque è possibile. E ha dato degli esempi delle città dell'Alto Reno, e che si sono approvvigionate in un anno di carestie a Vienna. E questo grano poi viene venduto al mercato cittadino a prezzo sovvenzionato, che è un prezzo maggiore di quello che è negli anni normali di buon raccolto, ma che è sempre un prezzo inferiore di quelli sul libero mercato. E quanto ai granai, bisogna distinguere due categorie di granai. Uno, traduco adesso letteralmente dal tedesco, case granaie, che sono delle casse, cioè che sono dei magazzini per comprare il grano privato e per contrattare acquisto e vendita, eccetera. Poi un'altra specie che sono i magazzini granai, ai quali ha accennato Schulz, dove viene collocato il grano acquistato dalla città, il grano cittadino, il grano pubblico, se vogliamo dire così, e da qui in periodo di crisi viene distribuito ai poveri, ma distribuito non graziosamente, ma sempre contro pagamento, anche se un pagamento minimo, ma pagamento non è gratis. Poi ha aggiunto Dirmaier un'altra specie di granai di cui non si è parlato in precedenza, sono i granai che per di più si trovano all'esterno delle città, appartenenti ai monasteri, e che vengono portati normalmente anche sul mercato cittadino. Ich bin in der glücklichen Lage, meine Frage abkürzen zu können, weil Frau Rocky schon einige angesprochen hat. Ich möchte vielleicht nur noch ergänzend auch zu meinen eigenen Ausführungen darauf hinweisen, dass eben die Rolle von geistlichen Institutionen, von Kirchen und Klöstern, aber auch von einzelnen geistlichen Personen für die Getreideversorgung, aber auch Weinversorgung, eine der wesentlichen Gründe für die in meinem Vortrag angesprochene Discordia Generalis zwischen Stadt und Geistlichkeit ist, für das spätere Mittelalter, insbesondere in den Bischofsstädten. Dass also hier eine ganz elementare Frage angesprochen worden ist, die im Grunde die nach den Machtverhältnissen nur entschieden werden konnte. Dann aber vielleicht einfach auch noch, wenn ich das darf, kurz daran erinnern, dass ja... Steuerfreiheit, oder was ist gemeint? Nein, nicht die Steuerfreiheit, das ist ein Grund für die Discordia Generalis, ein ganz wesentlicher Grund ist, dass die geistlichen Institutionen und Personen gezwungen werden, ihr Korn auch in Krisenzeiten auf den städtischen Markt zu bringen, was sie nicht wollten natürlich in vielen Fällen, sondern sie wollten also das natürlich dann selber sozusagen günstig verkaufen können. Aber ich darf also auch noch kurz daran einfach auch erinnern, dass Vorsorge ja ganz wesentlich eine Herrschaftsaufgabe ist. Ich darf daran erinnern an den Landfrieden Barbarossas von 1152, wo ja auch schon eine gewisse Preiskontrolle schon vorgesehen worden ist, und etwa auch an die Gesta Baldivini des Erzbischofs Baldivin von Trier, der also in der Gesta, die ihn natürlich als Herrscher, als Wahrer von Pax und Justitia herausstellt, ihn als wegen seiner Vorsorgemaßnahmen als alter Josef kennzeichnet, dass diese Parallele gibt es übrigens auch in anderen Bischofsriten, insbesondere des späteren Mittelalters. Das heißt, also man müsste doch eben ganz wesentlich, dass diese Frage der Versorgung und der Wahrnehmung von Versorgungsaufgaben sozusagen in die Verfassungsgeschichte der Städte stärker mit einbeziehen. Und vielleicht gewinnt man auch diese Weise auch eine Vergleichsmöglichkeit etwa mit den italienischen Städten, wo, wenn ich richtig informiert bin, solche Preiskontrollen wohl doch erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts einsetzen, während Vorsorgemaßnahmen schon sehr früh nachzuweisen sind. Sie haben das angesprochen, Piacenza, das ist schon Mitte des 12. Jahrhunderts. Das sind aber Vorsorgemaßnahmen, die ja ganz wesentlich kriegerische Gründe haben. Das ist also eine Notmaßnahme, die man treffen muss, um überhaupt existieren zu können in den Kriegen der Städte untereinander. Während Preiskontrolle und dergleichen, das ist ja eine sozusagen ein sozialer Aufgabenbereich. Und wenn ich nicht mich irre, ist das auch ein wesentliches Kennzeichen der Popolo-Herrschaft seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Scusi, aber das ist mir lieb, nur eine Erläuterung. Professor Hamekamp è stato il professor Hamekamp è stato risparmiato grande parte della sua domanda in quanto la signorina Bocchi che ha preceduto, ma volevo fare qualche aggiunta anche per la relazione sua. Il ruolo delle istituzioni ecclesiastiche nelle città tedesche, cioè dei monasteri ma anche di persone singole, che è stato motivo per qualche attrito fra cittadinanza e istituzioni ecclesiastiche, ha le sue radici proprio nell'approvvigionamento del mercato cittadino, in quanto specialmente in periodi di crisi queste istituzioni avrebbero preferito di vendere il proprio grano al di fuori della città al prezzo del maggior offrente. Ovviamente invece le città le hanno forzati di riportarlo al mercato cittadino. Allora questo è una delle cause della grande discordia generale, fra queste due, cioè fra gli ecclesiastici e la cittadinanza. Poi l'approvvigionamento degli abitanti, dei cittadini, è funzione della Herrschaft, dice, io ormai Herrschaft non traduco più, e dall'interpretazione dell'altro ieri, il professor Elze, abbiamo questa possibilità. E questo si dimostra già nella tregua, cioè nella pace di Federico Barbarossa del 1152, e ha dato poi un ulteriore esempio. Ma lui farebbe una domanda, se l'ho capito bene, che non si indirizza tanto a Birmaia quanto agli specialisti italiani. Se lui ha ben capito, dice, i controlli del prezzo delle granaglie nelle città italiane è un un aspetto che appare abbastanza tardi nelle città italiane e se lui lo giudica bene nel periodo del governo popolare. Invece l'approvvigionamento da parte delle autorità cittadine è qualcosa che avviene già molto presto nelle città italiane, se questo è vero. Herr Haverkamp, Ihre Ergänzung gibt mir Gelegenheit, etwas nachzutragen, was ich zuvor unterschlagen habe und was der Vollständigkeit halber erwähnt werden muss. Wenn wir über die Rolle geistlicher Institutionen und Personen bei der Getreide- und Weinversorgung sprechen, ich habe erwähnt, dass Klöster ihre Getreidevorräte in teuren Jahren gewinnbringend verkauft haben. Man muss, um vollständig zu sein, dazu sagen, dass gerade Klöster und Kirchen auch in Notzeiten wirkliche Almosenausteilungen, das heißt Austeilungen umsonst und nicht zu einem niedrigeren Preis vorgenommen haben. Nun ist da eine sehr interessante Beobachtung zu machen, die in die Richtung Ihrer Einbeziehung in die Verfassungsentwicklung geht, Herr Haverkamp, dass sich nämlich die Städte und schon lange vor der Reformation gegen diese Art der autonomen kirchlichen Wohlfahrtspolitik innerhalb der Städte wehren, was natürlich darauf hinweist, dass es bei diesen Auseinandersetzungen, bei dieser Discordia eben nicht nur um den Verlust an Steuereinnahmen geht, auch nicht nur um die Versorgung des städtischen Marktes, sondern ganz sicher auch darum, so etwas wie eine Klientelbildung innerhalb der Stadt zu verhindern. Das heißt, dass also größere Teile der städtischen Bevölkerung von Wein- und Getreideverkäufen, noch dazu billigeren etwa, kirchlicher Institutionen abhängig werden. Denn die deutschen Reichsstädte zumindest des 15. Jahrhunderts sind ja auf allen Gebieten sehr erfolgreich dabei, eine weitgehende Kontrolle der kirchlichen Institutionen innerhalb der Stadt zu erreichen. Und hier ist ganz sicher auch zu beobachten, dass zusammen mit der Intensität der Herrschaft auch der Umfang der städtischen Verantwortung zunimmt, am deutlichsten im 16. Jahrhundert, wo nach der Reformation, zumindest in allen reformierten Städten, der gesamte Bereich der sozialen Verantwortung, der Sozialpolitik der Kirche entzogen und der Stadt übertragen wird. Und bemerkenswert dafür ist auch, dass im 16. Jahrhundert eben auch der Territorialstaat auf diesem Gebiet aufholt, der ja im späten Mittelalter, was das Ausmaß an staatlicher Organisation angeht, weit hinter den Reichsstädten zurücksteht. In quanto la distribuzione in periodi di crisi da parte delle istituzioni ecclesiastiche è una distribuzione che avviene gratis, cioè è una elemosina per i poveri. E se c'è quella controversia tra cittadinanza e istituzioni ecclesiastiche è anche perché le autorità cittadine cercano di evitare che avvenga un'autonomia nella politica sociale ecclesiastica, cioè che le chiese riescono di formare delle clientele di poveri dipendenti da loro. E che questo è uno dei motivi veramente molto importanti per questo atteggiamento, dice, si mostrerà poi nel XVI secolo, in quanto dopo la riforma, nelle città riformate, una delle prime cose che fanno è che tutta la politica sociale viene presa dalle mani della Chiesa e diventa un obbligo, cioè diventa un lato dell'amministrazione cittadina. Io vorrei, invitata dal professor Allerkamp, non invitata, vorrei dare un momento queste un poco di notizie che io conosco, che peraltro molti altri avranno da fare altre aggiunte. Il fatto che compaia tardi, dice il professor Allerkamp, la politica di controllo annonario dei comuni. Sul tardi io non so, e che c'è il fatto però che si accompagni alla presenza e lo sviluppo del governo cosiddetto di popolo è un fatto che ha, io credo, alcuni aspetti abbastanza comuni. Il governo di popolo è concomitante con lo sviluppo demografico delle città. Ed è proprio la presenza sempre più consistente di un ceto sociale che noi identifichiamo come popolo che dà vita al governo di popolo. Allora, essendo numericamente importante, e anche da un punto di vista demografico, aumentano i bisogni della popolazione sempre più numerosa. Quindi le due, il fatto che ci sia uno sviluppo demografico, lo sviluppo demografico è naturalmente porta necessità di approvvigionamenti sempre più, ecco, e poi naturalmente il controllo, il fatto che le autonomie cittadine, i comuni dell'Italia guardino con molta attenzione il rifornimento delle città è un aspetto di politica molto, credo, molto definito, perché affamare la gente, se la popolazione urbana non è in grado di provvedere alle sue attività economiche, di provvedere alla produzione o tessile o secondo i luoghi con le varie specializzazioni, naturalmente altro che tumulti e con le fiaccole ci sarebbero avuti, ci sarebbero stati ben altri sviluppi. Ecco, e quindi credo quindi che vanno insieme. Io naturalmente già a Piacenza si notano queste cose, sono state studiate così bene da Racine, e si vedono a Bologna, noi abbiamo il primo grande intervento del comune con un controllo estremamente importante alla metà del XIII secolo. Per Firenze, che è stato altrettanto studiato bene, molto bene da Pinto ultimamente, la politica annonaria è controllata, ma ha delle, come posso dire, delle maglie un po' più larghe, è consentito un po' di più la speculazione privata. Direi che a Bologna questo non è consentito. A Bologna erano molto più duri, molto più fermi nel controllo. E vorrei fare una piccola parentesi, ancora visto che la parola me la tengo ancora 30 secondi, a proposito della beneficenza dei conventi che venivano, e tutto questo problema. Il Comune di Bologna dava gratis ai conventi il grano, perché lo distribuisse ai poveri. Cioè il convento è utilizzato come strumento della pubblica assistenza, ma non è lasciata al convento la pubblica assistenza, è il comune che provvede alle necessità urbane. Frau Bocchi sagt, wenn Herr Haferkamp angedeutet hat, die Kontrolle der Getreidepreise sei auch in Italien vielleicht relativ spät, während die Vorsorge schon im 12. Jahrhundert nachweisbar ist, dann sei das die Folge, dass da mehrere Dinge gleichzeitig ineinander greifen. Die Kontrolle der Getreidepreise wird im Grunde genommen erst nötig, seit die Bevölkerung wächst und zunimmt, und gleichzeitig mit dem Anwachsen der Bevölkerung oder eine Folge des Anwachsens der Bevölkerung ist auch die Übernahme der Stadtherrschaft durch die Popolari, also durch das Popolo. Und die Getreidekontrollmaßnahmen sind meistens kurz nach Übernahme der Herrschaft durch das Popolo erfolgt. In Bologna zum ersten Mal, also Mitte des 13. Jahrhunderts. Bologna sei sehr streng kontrolliert worden, in Florenz beispielsweise etwas weniger streng, da sei etwas mehr Spielraum für privaten Handel gewesen. Die Städte hätten größtes Interesse daran haben müssen, dass keine Hungersnot entsteht, nicht nur damit kein Aufstand entsteht, sondern weil eben bei Unfähigkeit der Bevölkerung zu arbeiten noch ganz andere Folgen für die Stadt entstehen, wenn das Handwerk ruht, etc. etc. Zum Schluss eine kurze Ergänzung zu dem, was Herr Dillmeier über die Rolle der Klöster sagte. In Bologna gibt die Kommune, also die Stadtverwaltung, den Klöstern gratis Getreide zur Verteilung an die Armen in Zeiten der Hungersnot. Das heißt, die Durchführung der Armenversorgung liegt bei der Kirche, aber gesteuert und geleitet von der Gemeinde. Sie möchten auch. Aber ich ganz kurz. Ja, da nur kommt Professor Cilento dran. Die Unterschiede zu dem, was uns Frau Bocchi gesagt hat. In den deutschen Städten gehört das ab Mitte 14. Jahrhundert und bis Mitte 15. Jahrhundert zu der Periode, in der wir ganz sicher mit einem erheblichen Rückgang der Bevölkerung, einem demografischen Einbruch zu rechnen haben. Trotzdem ist das die Periode, in der sich die städtische Gesetzgebung über den Getreidemarkt, die städtische Kontrolle über das Getreide intensiviert. Dagegen ist eine absolute Parallele die Angst vor dem Aufstand als Motiv für städtische Maßnahmen. Das durchzieht den Tenor städtischer Erlasse immer wieder. Dagegen spielt, soweit ich das sehe, in den deutschen Städten keine Rolle, ob es sich um eine sogenannte Zunftverfassung oder über eine rein aristokratisch verfasste Stadt handelt. Nürnberg, das überhaupt keine organisierten politischen Zünfte hat und rein aristokratisch regiert wird, hat im Grunde genommen die gleichen Versorgungsmaßnahmen und die gleichen Reglementierungen des Getreidepreises wie mehrheitlich zünftisch regierte Städte Augsburg oder Straßburg oder andere. Con una confrontazione del maggiore interessamento sulla reglementazione annonaria, quell'aumento della popolazione, il contrario nelle città tedesche, in quanto con la diminuzione della popolazione dopo la peste della metà del 300, cioè alla fine del 14°, inizio del 15° secolo, la popolazione diminuisce, ma la legislazione e le misure da parte delle autorità cittadine per la regolamentazione annuale aumenta. E il pericolo delle sommosse è sempre stato uno dei momenti più sentiti nelle città per la reglementazione dell'approvvigionamento, e questo indipendentemente dalla forma costituzionale delle singole città, perché si trovano sia in città con governo da parte delle corporazioni, sia in città con governo oligarchico, aristocratico. Professor Cilento. Una brevissima domanda da porre non solo al professor Dillmeier ma anche ai colleghi italiani per controllare un termine che ho trovato registrato in alcune città del sud, ossia il termine carbonarium, come luogo in cui si gettano i rifiuti. Se ne è documentato per Gaeta, per Napoli, per Bari e per Salerno. Questa località si trovava fuori le mura E anche, anche oggi a Napoli c'è una località fuori del perimetro della cinta muraria che si chiama San Giovanni a Carbonari. Vorrei sapere se questo termine, che non ha nulla a che vedere col carbone, sia appunto un termine che trova conferma in altri eventuali, eventualmente in città tedesche oppure in altre città italiane. Quando poi al sistema fognario, Napoli ha una tradizione che collega il sistema delle fognature con la leggenda virgiliana, che come è noto era già formata nel corso del IX-X secolo, un testo che la trasmette è in volgare, però dipende dal precedente testo latino. Cioè oggi Napoli ha una fama ben meritata del resto di essere fra le poche, cioè fra le città non molto pulite, ma nel Medioevo menava vanto di questo sistema fognario che attribuiva a una delle magie, una delle molte magie di Virgilio, un dono alla città. Questo, grazie. Professor Cilento möchte etwas fragen. Die Frage geht nicht nur an Herrn Dürrmayr, sondern an alle. Er findet in einer Reihe von süditalienischen Städten den Ausdruck Carbonarium, der mit Kohle, Carbo, nichts zu tun hat, sondern auf Deutsch modern gesagt Müllkippe oder Schuttabladeplatz, Abfallgrube oder so zu übersetzen wäre, liegt außerhalb der Mauern der Stadt. Und er möchte wissen, ob es das in Deutschland oder anderwärts in Italien auch gibt. Und dann hat er ergänzend zu Herrn Dürrmayrs Ausführungen über Wasser- und Abwasserleitungen gesagt, dass Neapel schon im früheren Mittelalter über eine berühmte Abwasserversorgung verfügte, die dank der Vergil-Legenden, der Zauberei des Zauberers Vergil, zugeschrieben wurde, der also dafür gesorgt, mit dieser Abwasserleitung dafür gesorgt hat, dass Neapel damals eine der saubersten Städte war, was heute leider nicht mehr behauptet wird. Posso rispondere? Sì. Il termine carbonara per indicare lo scarico di materiali di rifiuto e si trova in molte città italiane, e noi sappiamo che dove troviamo il termine carbonara nella toponomastica lì passavano le mura. Abbiamo una carbonara anche a Bologna, l'abbiamo a ridosso della cattedrale che sorgeva al limite estremo della città, e questo lo troviamo dappertutto. Quale rapporto ci sia nel termine carbonara e discarica di materiali, linguisticamente non lo saprei spiegare. E non credo che nessuno lo sappia. Come? Certo, ma la fossa, perché forse anche il carbone facevano una fossa, no? No, solo volevo dire che... Ah, erano le fosse. Erano le fosse che poi sono diventate discariche in alcuni posti. Sì. Soprattutto quando si è spostata la mura, ma però il rapporto fra carbonara e fossa non lo capisco, non lo so. Io volevo chiedere un'altra cosa, se possiamo uscire dall'alimentazione e dalle fognature. Senz'altro. Io volevo chiedere, forse mi sono, non lo so, non ho sentito parlare di torri annesse alle famiglie, alle case delle famiglie più ricche. Per noi in Italia la famiglia benestante, la famiglia ricca, voleva avere la sua torre. Succede questo anche in Germania? Frau Fasoli sagt zunächst, dass der Ausdruck Carbonara in vielen italienischen, auch mittel- und norditalienischen Städten vorkommt. in Bologna sei der, und dass man es den, das Toponym, also den Flurnamen Carbonara verwenden kann zur Feststellung, wo die Mauer, wo die Stadtmauer gegangen sei, denn Carbonara liege unmittelbar an der Mauer. Und dazu sagt Fräulein Bocchi noch, das ist der ehemalige Graben vor der Mauer, der in einigen Gegenden, an einigen Stellen dann zu, als Schuttablage, als Müllhaufen benutzt worden ist. Fräulein Fasoli möchte aber dann weg von Abwässern und Getreide und fragt, ob das, was in italienischen Städten eigentlich die Regel überall ist, auch in deutschen Städten der Fall sei, dass eine Familie, die auf sich hält, ihren Turm hat und nicht nur ein Haus. Und davon kam in dem Vortrag ja tatsächlich noch nichts vor. Herr Dörner. Wenn ich trotzdem noch ein Wort zum Schutt sagen ja, darf, bevor ich an den Türmen. Es gibt der Sache nach in Deutschland das Gleiche, nämlich bestimmte Plätze vor der Stadt, die für die Schuttablade, für das Schuttabladen reserviert waren. In Nürnberg heißt es auf der Schütt. Es gibt eine Bezeichnung, die wohl auch sprachlich in die gleiche Richtung geht wie Carbonara. Herr Schulz, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, der Kohlenberg bei Basel, der ja auch sicher nichts mit Kohlen zu tun hat, sondern ein eine Lokalität war, die nun also tatsächlich der untersten Schicht der Bevölkerung, also eine Sozialsiedlung, dem sozialen Abfall reserviert war. Asozial. Eine asoziale Siedlung, in der also etwa unehrliche Leute und anderes gewohnt haben. Das heißt Kohlenberg, Kohle, Carbonara, hat auch ganz sicher nichts mit dem Wort Kohle eigentlich zu tun. Das müsste also auch sprachlich das Gleiche sein, dass der Schutt im ehemaligen Stadtgraben abgelagert worden ist, das gibt es etwa für Frankfurt. Die Familientürme in Deutschland, da begebe ich mich im Grunde genommen schon auf ein Gebiet, das nicht eigentlich zu meinem eigenen gehört. Die Familientürme in Deutschland spielen eine Rolle. Aber, soweit ich das sehe, überwiegend nur bis ins 13. Jahrhundert. Etwa in Regensburg kann man noch eine ganze Reihe davon sehen. Einige Überreste gibt es auch in Trier. Das waren Anlagenbauten, überwiegend für die in die Stadt gezogene Ministerialität, zum Teil jedenfalls. Diese Art von Statussymbol, also einen wehrhaften Turm als Familienbesitz, haben die Städte in Deutschland, sobald sie sich als interne Stadtherrschaft im Sinne von Herrn Haverkamp fest genug organisiert haben, so weit wie möglich zu verhindern gesucht. Also im Spätmittelalter dürfen Nürnberger Patrizier etwa keinen Turm innerhalb der Stadt bauen. Sie bauen dann stattdessen eben die sehr prächtigen und auch sehr aufwendigen palastartigen Bauten, ihre Palazzi innerhalb der Städte. Entschuldigung, darf ich einfach? Nein, ich wollte nur Sachen nicht ergänzen. Das kann ich nicht. Quanto alla carbonara, ai rifiuti, costi di rifiuti. Aggiunge Dirmaia che anche in Germania si hanno quei posti e a Francoforte si è scaricato al di là delle mura e ci sono anche dei toponimi che ricordano a questo atteggiamento. A Norimberga c'è il nome Opferschütt che vuol dire praticamente sul rifiuto e a Basilea c'è un insediamento associale che si chiama stranamente anche Kohlenberg, qui carbonati. Ma io ho pensato anche una cosa da parte mia, adesso non traduco, questa carbonara, il ricavo davanti al muro, cioè il pozzo e il ricavo, in tedesco è una Kerbse, non c'è, non so come poi possa arrivare nell'Italia meridionale, ma una Kerb è non so se si possono fare dei collegamenti etimologici, non sono linguista, ma questo potrebbe per esempio essere una spiegazione. Allora adesso ritorno alle mie mansioni di traduttrici. Le tori delle famiglie nobili e patrizie sono esistite anche nelle città tedesche, ma questo soltanto fino al XIII secolo, ed erano per di più espressione di stato di simbolo. Stato simbolo? Stato simbolo, sì, è questa strana parola italiana. Che designavano le famiglie inurbate provenienti dalla ministerialità. Poi non esistono più, e anzi nel XIV secolo, per esempio a Norimberga, viene vietato di costruire queste torri. Comunque si vedono ancora dei resti delle torri patrizie medievali a Ratisbona e a Treviri. E dice Dellmayr che quando questo strato era abbastanza formato poi come Herrschaft della città interna, nel senso di Habergang, cioè non sulla città ma dall'esterno della città, non avevano più bisogno di questi status symbol e l'hanno abolito. No. Scusi, questo non ho capito bene. No. Più forte diventa l'autorità cittadina, meno lascia le torri. Perché le torri sono contro l'autorità cittadina, sì, sì. E le famiglie che hanno sempre bisogno del prestigio sociale, sì, costruiscono dei palazzi bellissimi, eccetera, al posto delle torri. Sì. Ich wollte nur dazu ergänzen, in Trier habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Geschlechtertürme entstanden sind in einer ganz bestimmten Phase der Stadtbauerentwicklung, und zwar entstanden sind, bevor die mittelalterlichen Stadtmauern in der Stadt den Stadtbewohnern eine größere Sicherheit geben konnten, als das noch die Überreste der antiken Mauer tun konnten. Es war also nicht nur ein Statussymbol in dem Sinne, sondern es war in der Tat, hatte das noch einen Verteidigungszweck, weil die antiken Stadtmauern eben die Stadt praktisch wehrlos gemacht haben und man sozusagen eine Mauer für sich eigene Familie setzen musste, um eine gewisse Sicherheit zu haben. La costruzione delle torri avvenuta anche per ragioni di sicurezza, non solo per ragioni di prestigio, in quanto sono state costruite al posto e a tiguo a delle mura cittadine antiche per fortificare queste mura. Dal momento che poi la collega Garzella non interviene, allora rispondo io anche a nome suo, penso, ma al professor Cilento. A proposito della carbonaria, possiamo dire che a Pisa esistono carbonarie. Esiste la carbonaria Civitatis, che non era altro che il fossato, quindi ci conferma quanto ha detto la professoressa Fasoli, era il fossato intorno alle mura della città. Che poi, ecco, questo fossato servisse anche da scarico, questo non lo possiamo per il momento accertare. Però è singolare che in un unico documento, mi pare una sola volta, troviamo, mi pare che sia del X o XI secolo, una porta merdaria. nelle mura della città. Signorina Garzella, subito forse perché... Io volevo dire che c'è la carbonaria, ma non è usata come discarica, diciamo. Però volevo chiedere al professor Cilento, quando lui la trova usata in questa accensione, si tratta di una carbonaria relativa delle mura ancora funzionanti oppure a mura abbandonata? No. Perché il fossato si riempie per difendere, quindi non credo che si riempisse di rifiuti. E quando è abbandonato? È una fuori le mura, è vero che sia poi il fossato, ma quello adesso. Ma in una questo caso ha una carbonaria la città, i castelli hanno il fossato carbonaria, quindi quello è sicuro. Può darsi che in qualche momento per riempirla. Che era un luogo di scarica dei. Ci sarebbe anche da fare un po' da parte di qualche linguista, questo di significato non si capisce bene. Professore Zaffato. Certamente un luogo è già attestato nel XI secolo, a Napoli, non ho altre notizie almeno in questo momento. No, l'osservazione, io ho detto appunto la carbonara a Bologna noi la troviamo fuori della prima cerchia di mura, a Bologna ne abbiamo avute tre. È un toponimo però. Da noi è un toponimo, che però lì c'era la mura. Ora non sarebbe da escludere che questa discarica venisse per colmare un fossato che non serviva più. Questo è una cosa che forse è verosimile e che coincide, credo, con quello che osservate voi a Pisa, che è delle mura non più servivano. Mura altomedievali. Sì, come per noi. Per noi è vicino alla cerchia di Selenite, come chiamiamo la più antica, che è l'alto medievale. Mentre, ecco, se posso riprendere la parola, mentre per quelle della cerchia successiva, quella comunale, fino a tutto il 300 gli statuti continuano a dire che il fossato sia tenuto pulito, libero, certo. Sombro, che l'acqua vi scorra dall'Auser verso l'Arno, quindi con la pendenza adeguata, eccetera. Mentre questa potrebbe essere benissimo. Ma la chiamano carbonara o la chiamano la vecchia? È barbacane. Barbacane oppure le fosse, la foglia cimentata, non è più detta barbacana. Però ecco, svolge la funzione che svolgeva originariamente l'altra barbacana. Ma l'altra si chiamava carbonaria anche da voi? Sì. Ecco. Carbonaria acidità. Vabbè, passarla ai linguisti, che qui non ci sono. Comunque la presentazione della signora Concetta, certo. Asfelli dovrebbe dirci. Sì. Va bene. Wer möchte noch eine Frage stellen? Chi c'è ancora una domanda da porre? Domando io ancora. Sì, prego. E domando se anche nelle città tedesche si avverte la tendenza che noi constatiamo in molte città italiane e che in parte sopravvive ancora nei centri storici dove le antiche piante non sono ancora obliterate. Cioè ogni famiglia, ogni casa tendeva ad avere una porta sulla strada e una porta dalla parte opposta su un'altra strada in fondo all'orto. Tanto è vero che in italiano abbiamo un proverbio, prendere la via dell'orto, che vuol dire andare fuori dall'altra parte. Domando se anche in Germania c'è questa tendenza. Frage, in vielen italienischen Städten, zum Teil heute noch, habe es für Häuser oft zwei verschiedene Ausgänge zur Straße gegeben. Eins ist die gewöhnliche Haustür der Straße, in der man wohnt, um es so auszudrücken. Und das andere ist die Gartentür, die auf eine andere Straße führt, also auf eine Parallelstraße, wahrscheinlich über die Ecke. Und es gibt also hier sogar das Sprichwort, man geht durch den Garten, das heißt, man verschwindet eben durch ein Hintertürchen. Diese Frage also, gibt es diesen Versuch zweier Ausgänge oder Eingänge zu haben, das auch in deutschen Städten als etwas Gewöhnliches? Als etwas Gewöhnliches sicher nicht, weil nach meinen Kenntnissen im Allgemeinen die, das ist ein Wort, das sicher schwer zu übersetzen ist, Grundstückstiefe so groß ist, dass nicht auf beiden Seiten eine Straße anstößt, sondern das Wohnhaus liegt an der Straße, hat sehr häufig also ein großes Einfahrtstor, durch das auch Wagen reinfahren können, und dann schließt sich nach der anderen Seite ein Hof oder ein Hinterhof an, der eben vor allem in den Stadtzentren häufig nicht Garten ist, sondern wo andere Gebäude bis hin zu den Häusern von Untermietern stehen. Das sind dann also einfachere Gebäude oder auch Gewerberäume, aber kein Garten. Non è consueto che le case tedesche abbiano queste due porte, una verso il giardino, una verso la strada. E questo dipende dalla profondità del quartiere, se traduco bene, dalla profondità del quartiere dell'edificio, in quanto l'edificio ha la porta verso la strada, ma verso l'altra parte ha dei cortili, ha degli edifici minori abitati da affittuari e a servizio di diverse altre cose, e ciò evita che si possa uscire verso l'altra strada. Non arrivano fino all'altra strada, perché dall'altra parte si viene già l'altro. Mentre da noi arrivano, sì. Ed è una misura di sicurezza in caso di incendio. E può essere anche una misura di sicurezza in caso di tumulti cittadini. Nella casa dove io abitavo durante la guerra aveva la doppia uscita, e devo dire che durante la guerra e soprattutto nei momenti di crisi, della resistenza, di rastrellamenti eccetera, queste seconde uscite hanno funzionato benissimo. Con questo possiamo finire. Ja, altre Domande? Dann glaube ich, sollten wir für jetzt.